Zwei Gestalten zwischen Wahrheit und Fiktion. Ob Leibniz am Karnevalsgeschehen jenes Jahres teilnimmt, ist nicht belegt. Zacharias Konrad und Johann Friedrich von Uffenbach amüsieren sich auf jeden Fall prächtig. Ausführlich berichtet ersterer von den Festlichkeiten im Rathaus. Buffettische mit warmen Getränken und Konfitüren, Herren, die sich als Harlekine, Persianer oder Bauern verkleidet haben. Damen, kostümiert als Schäferinnen oder Amazonen, mit langen Röcken oder venezianischen Masken. Der Kurfürst selbst, der fast nicht zu erkennen ist und nicht lange durchhält, oder die Spielbank, wo das Frauenzimmer mit ebenso hohen Einsätzen sein Glück versucht wie die Kavaliers. Während andere noch feiern oder ihren Rausch ausschlafen, widmet sich Leibniz an diesem Sonntagvormittag vermutlich lieber dem Vorwort und den Register Lemata zur Theodicee. Er muss die Einträge für das Sach- und Namensverzeichnis durchsehen und die korrigierten Druckfahnen bald dem Verleger Troyel in Amsterdam zurückschicken. Dabei mag ihm auch wieder der literarische Schlussteil in den Sinn gekommen sein. Jedenfalls muss Leibniz sich gar nicht aus seiner Philosophie herausbewegen, wenn er am Nachmittag mit den Uffenbachs über Geschichte und Literatur diskutiert. Das lässt sich anhand zweier Figuren zeigen, die bei ihm in dieser Zeit eine wichtige Rolle spielen: die Päpstin Johanna und Sextus Tarquinius. Auf den ersten Blick scheinen die zwei nichts miteinander zu tun zu haben, spielen sie doch in unterschiedlichen Texten eine Rolle, die nur zufällig zur selben Zeit entstehen. Dass Leibniz für beide Texte einen Verleger sucht, hat De Bos zu der fälschlichen Annahme verleitet, Leibniz wolle die Abhandlung zur Päpstin als Anhang zur Streitschrift gegen Bell drucken lassen. Obwohl es also um völlig verschiedene Inhalte geht, gibt es zwischen den Schriften und den zwei genannten Protagonisten bemerkenswerte Bezüge und Parallelen, die deutlich machen, wie sehr Philosophie und Geschichte bei Leibniz miteinander verwoben sind. Zum Vorschein tritt dies bereits auf der Autorenebene. Auf Waller bezieht sich Leibniz nicht nur als Ideenschöpfer der kleinen Sextus-Passage. Er erwähnt ihn auch im Zusammenhang mit der Päpstin Johanna als Vorbild für historische Aufklärungsarbeit, in erster Linie wegen Wallers Nachweis, dass es sich bei der konstantinischen Schenkung um eine Fälschung handelt. Seelenverwandtschaft zweier Gelehrter also. Leibniz schätzt an Waller, dass dieser, wie er, ebenso als Historiker wie als Philosoph denkt und arbeitet. Die Parallelen setzen sich auf der Ebene der Personen im Text fort. So lassen sich weder die Papissa Johanna noch Sextus Tarquinius vollständig der historischen Wahrheit oder der bloßen Fiktion zuordnen. Der letzte Tarquinierkönig gilt zwar als historisch einigermaßen gesichert, doch wie zuverlässig die nur wenige Informationen enthaltende Überlieferung tatsächlich ist, bleibt umstritten. Umgekehrt bestreitet Leibniz zwar die Existenz einer Päpstin, hält aber eine Travestiegeschichte, eine nach Bildung strebende Frau im Bischofsgewand, als Ursprung dieser Legende für immerhin möglich. Ebenso zeigen sich bezüglich der Erzählmuster verblüffende Ähnlichkeiten, zum Beispiel die beiden Hauptschauplätze der Handlung. Theodorus geht zu Pallas nach Athen, Sextus nach Rom. Die spätere Päpstin Johanna erhält in Athen ihre wissenschaftliche Ausbildung, bevor sie ebenfalls nach Rom reist. Bemerkenswert sind auch die Unterschiede. Die als Mann getarnte Frau folgt dem Rat der Götter. Der ehrgeizige Königssohn hingegen missachtet ihn. Eine weitere Auffälligkeit besteht darin, dass Leibniz den Oberpriester Jupiters, dem in der Fabelerzählung eine positive Rolle zukommt, Theodorus nennt, gleichzeitig aber, im Unterschied zu den Gegnern der katholischen Kirche, bewusst darauf verzichtet, die Person der Päpstin im negativen Sinne mit Theodora, der legendären Prostituierten Roms, in Verbindung zu bringen. In beiden Geschichten übernehmen Frauen eine tragische Rolle. Die als Priester getarnte Hochschwangere ist letztlich Opfer einer männerdominierten Welt, die Frauen von Bildung und Wissenschaft ausschließt. Noch dramatischer ist das Schicksal der weiblichen Hauptfigur in der Sextus-Geschichte, der Lucretia. Leibniz braucht es nur anzudeuten, weil es jeder, zumindest mit einem ähnlichen Bildungshintergrund wie er, kennt. Stellen wir uns vor, der träumende Theodorus würde im Palast der Lose des Lebens das Buch im obersten Gemach an der entsprechenden Stelle nachschlagen. Dann bekäme er, nach der Darstellung bei Dionysos, die folgende Geschichte im Detail zu lesen und zu sehen. Sextus Tarquinius, zu Besuch in einem Militärlager bei seinem Vetter Collatinus, wird von dessen Ehefrau Lucretia freundlich bewirtet. Von ihrer überragenden Schönheit betört, will sich der Königssohn des Nachts der Begehrten bemächtigen. Sie widersetzt sich ihm, obwohl er ihr mit dem Schwert droht. Erst als Sextus seine Erpressung mit der Ankündigung verstärkt, er werde nicht nur sie töten, sondern auch einen Sklaven erschlagen, ihn nackt neben sie legen und ihrem Ehemann berichten, er habe beide beim schändlichen Ehebruch ertappt und sie sofort bestraft, lässt sie ihn gewähren. Am nächsten Morgen eilt die Geschändete in Tränen aufgelöst zu ihrem Vater, fleht ihn an, viele Leute herbeizuholen, berichtet vor großem Publikum von der Schandtat des Sextus und ersticht sich sogleich mit einem unter ihrem Gewand verborgenen Dolch. Was jedoch in beiden Geschichten besondere Aufmerksamkeit verdient, ist das reizvolle Spiel mit verschiedenen möglichen Existenzen und Lebensläufen. Unter dem obersten Gemach im Palast der Schicksale, wo Theodorus den echten, historischen Sextus erblickt, staffeln sich die Zimmer der anderen bloß möglichen Sextusse in pyramidenförmiger Anordnung mit einem in die Tiefe offenen Sockel unendlich vieler Gemächer. So wie es nur eine Welt an der Pyramidenspitze gibt, die Gott, weil sie vollkommen ist, zur Existenz ausgewählt hat, so gibt es keine mögliche Welt, die nicht weitere, noch weniger vollkommene unter sich hätte, weshalb die Pyramide sich nach unten ins Unendliche fortsetzt. Doch auch das Schicksal der Päpstin wird in einen Rahmen potenzieller Vervielfältigung eingerückt. Leibniz verbannt die Päpstin Johanna aus der realen Geschichte, schlägt aber vor, aus dem spannenden Stoff der Legende einen Roman zu schreiben, und zwar einen, in dem sich die Geschichte zum Guten wendet. Die Päpstin könnte bei der Geburt sterben, ohne dass die Öffentlichkeit die Niederkunft als Todesursache bemerkt. Oder die Mutter könnte mit dem Kind überleben. Es könnte bei Freunden aufwachsen und später ein ehrbarer Bürger, ja sogar ein heldenhafter, berühmter Mann werden. Leibniz scheint sogar überlegt zu haben, selbst einen historischen Roman darüber zu schreiben. Vorstellbar sei, die Sage von der Johanna Papissa als Nebenstrang in die Primärhandlung einer Fantasiegeschichte zu Otto dem Großen und seiner zweiten Gemahlin Adelheid einzufügen. Romane haben für Leibniz den Status von möglichen Welten. Was für das bloß Mögliche allgemein gilt, trifft auch für Dichtung und Literatur im Besonderen zu. Literarisches braucht nicht wirklich zu werden. Sonst könnte man keine Romanfigur erfinden, die nicht irgendwo und irgendwann einmal existieren würde. Romane mit mehr oder weniger historischen Personen sind also nichts anderes als fiktive Geschichtsbücher, wie sie sich in den zahllosen Räumen der potenziellen Sextusse in der Schicksalspyramide befinden. Dabei können historische wie erdachte Erzählungen gleichermaßen moralische Botschaften bereithalten. So wie der tatsächliche Sextus ein boshaftes Schicksal gewählt hat, so verdient die Päpstin Johanna aus Leibniz' Sicht einen Romanautor, der sie als großartige und mutige Heroin darstellt. Leibniz denkt hier an Vorbilder aus der erzählenden Dichtkunst seiner Zeit, etwa John Barclays Romanfigur Argenis, die durch einen als Mädchen verkleideten Prinzen vor einem Freier gerettet wird, den sie nicht liebt. Oder die berühmte Pariser Schriftstellerin Madeleine de Scudéry, eine Briefpartnerin von Leibniz mit ihrer Heldin Clélie, die in der gleichnamigen Geschichte durch eine abenteuerliche Flucht, bei der sie tapfer den Tiber durchschwimmt, ihrer Geiselhaft entrinnt. Erdachte Welten der schönen Literatur unterliegen für Leibniz den gleichen Ordnungsbedingungen wie die zur Existenz drängenden möglichen Welten. Je tiefer man in die Pyramide der Schicksale hinabsteigt, desto größer wird der Grad an inkompatibler Fülle der in den jeweiligen Gemächern dargestellten Welten. Zu schön, um wahr zu sein. Niemand ahme Gott, so Leibniz, besser nach als die Erfinder von bezaubernden Romanen. Dabei kann Reales zugleich manchmal überraschender sein, als man es für möglich hält. Wohlgemerkt, für Leibniz gibt es immer eine klare Grenze zwischen Fiktion und Fakten, auch wenn sie, das gilt insbesondere für die Feststellung historischer Wirklichkeiten, sich nicht immer eindeutig bestimmen lässt. Und es kann nur eine Realität geben, was für Leibniz nicht nur Parallelwelten, sondern auch alternative Fakten ausschließt. Doch wie produktiv Ersonnenes und Versponnenes zu sein vermag, zeigt sich nicht nur am Beispiel der Poetik. Auch in der harten Wissenschaft kann Fiktives mitunter eine wichtige Funktion übernehmen. Dass unendliche Größen nicht real sein müssen, um mit ihnen Fantastisches in der Mathematik zu vollbringen, beweist die Infinitesimalrechnung. Der Palast der Lose des Lebens wird damit zugleich zu einem Ursprungsort der Frage nach virtuellen Welten. Die Welten der Sextusse in den unteren Gemächern mögen täuschend echt wirken, doch sie sind es nicht. Das aber kann man nur feststellen, wenn es eine reale Welt gibt. Ohne sie wären die bloß vorgestellten Welten nicht weniger real, weil es keine wirkliche Welt gibt, von der sie sich unterscheiden. Ähnlich ist es heutzutage in den Diskussionen zur Frage, ob wir womöglich in einer computersimulierten Welt leben. Die Welt als digitale Attrappe und wir nur elektronische Schaltkreise? So zu reden setzt jedenfalls voraus, dass es eine wirkliche Welt geben muss. Ist etwas eine Simulation, impliziert dies, dass es etwas gibt, was simuliert wird und jemanden, der es simuliert. In Leibniz' Traumfabel ist zwar auch das oberste Palastgemach Teil der Gesamtimagination, aber das darin Gezeigte soll der Wirklichkeit entsprechen, in die Theodorus zurückkehrt, wenn er erwacht. Einfache Substanzen, in ihrer körperlichen Gestalt als wahrnehmbare Phänomene gefasst, sichern bei Leibniz den Unterschied zum bloß Imaginativen. Die Auffassung George Berkeleys, der in diesem Jahr ein Buch publiziert, in dem er die Realität der Körper bestreitet und nur das Wahrnehmen an sich für real hält, esse est percipi, lehnt Leibniz ab. Wenn es keine echte Welt gäbe, so können wir Leibniz' Gedanken weiterspinnen, wäre auch der ontologische Status von Romanen unklar. Von etwas Ausgedachtem zu sprechen, macht nur Sinn, wenn es etwas Nicht-Ausgedachtes gibt. Entscheidend ist, dass Leibniz den Theodizee-Gedanken von der einzigen wirklichen Welt auch in die unendlich vielen möglichen und Romanwelten überträgt. Der tatsächliche Sextus, wie er der historischen Überlieferung entspricht, entscheidet sich freiwillig für das Böse. Und Gott lässt es zu, weil es zur besten aller möglichen Welten dazugehört. Denn, so Leibniz, aus den Verbrechen des Tarquinius ist Großartiges hervorgegangen. Lassen wir hierzu noch einmal Theodorus seinen Finger auf die hier gemeinten Zeilen des Schicksalsbuches legen. Vor Entsetzen schreien die Anwesenden auf, als die Gattin des Collatinus tot zusammenbricht. Beim blutigen Dolch der Lucretia schwören sie, der Tyrannei der Tarquinia ein Ende zu setzen. Sie vertreiben Sextus und die Königsfamilie, gründen die Römische Republik und wählen Lucretias Witwe zu einem der beiden Konsuln. Rom wird frei, so schreibt Leibniz, und ein Reich nimmt seinen Anfang, das große Vorbilder errichten wird. So lautet die teleologische Deutung des Geschehens, das Theodorus im obersten Gemach der Pyramide beobachten könnte und das innerhalb der Leibnizschen Fabel den tatsächlichen Verlauf der Geschichte des letzten Römerkönigs darstellen würde. Auf ähnliche Weise ließe sich auch die Papissa-Legende so umschreiben, dass daraus der Roman einer Frau wird, die gezwungenermaßen Männertracht trägt und einem Kind das Leben schenkt, dem die Welt später Wunderbares zu verdanken hat. Leibniz' Theodizee-Gedanke, dass aus Schlechtem Gutes folgen könne, findet also nicht nur auf den historischen oder genauer für historisch gehaltenen Sextus Anwendung, sondern ebenfalls auf eine denkbare fiktive Geschichte der Päpstin. Das Nacheinander der Zeit. Glücklicherweise treffen die Uffenbachs erst am späteren Nachmittag ein, so dass Leibniz mit ihrem Besuch an diesem Tag nicht zu viel Zeit verliert. Inzwischen ist es schon dunkel. Der Wechsel von Tag und Nacht gehört neben dem Wandel der Jahreszeiten zu den wichtigen Ereignissen, davon ist Leibniz überzeugt, durch die wir unsere Vorstellung von Zeit gewinnen. Uhren hingegen zerlegen nur die so gewonnenen Zeitmaße in regelmäßige Teile. Die Zeit und ihre Bedeutung sind es schließlich auch, welche die entscheidende Verbindung zwischen Philosophie und Geschichte ausmachen. So hat Leibniz seinen Zeitbegriff nicht nur an Naturphänomenen und ihrer astronomischen Bestimmung entscheidend geschärft, sondern zugleich auch im Kontext historischer Reflexionen. Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft fließen hier zusammen. Das verdeutlicht nicht zuletzt auch das zentrale Argument, mit dem er den Wahrheitsanspruch der Päpstinnengeschichte endgültig zu Fall zu bringen glaubt. Für Leibniz gibt es Zeit nicht als eigenständige Wesenheit, die unabhängig von den Dingen existiert, sondern nur in Form von Beziehungen zwischen den Dingen und ihren wechselnden Zuständen. Damit grenzt er sich ausdrücklich von Newton und seinen Anhängern ab, die von der Existenz eines absoluten Raums und einer absoluten Zeit ausgehen. Leibniz hingegen definiert beides als Kategorien des Verstandes, mit deren Hilfe es möglich ist, Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen festzustellen und verschiedene Ereignisse durch ein zeitliches Früher oder Später miteinander zu verknüpfen. Hier kann mitunter auch eine kleine Fliege Großes auslösen. Im entscheidenden Moment auftauchend, vermag sie einen mächtigen Staatsmann zu irritieren und seine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, wenn es etwa darum geht, einen Krieg anzufangen oder nicht. Man denke an Cäsar, als er vor dem Rubikon Halt machte und lange überlegte, ob er den Fluss überschreiten sollte oder nicht. So kann die Fliege am Anfang einer neuen Kausalkette stehen. Das zu beobachten heißt, die einzelnen Glieder dieser Kette in eine zeitliche Abfolge zu bringen. So wie Theodorus mit ansieht, wie Sextus die unheilvolle Entscheidung, nach Rom zu reisen, erst trifft, nachdem er wütend den Palast des Jupiter verlassen hat. Raum definiert Leibniz daher als Ordnung der Dinge, die gleichzeitig existieren, die Zeit hingegen als Ordnung der nacheinander existierenden Dinge oder Zustände. Zu sagen, Gott hätte die Welt ein Jahr früher erschaffen können, würde keinen Sinn ergeben, wenn man nur einen absoluten Zeitbegriff hätte und nicht zwei Zeitpunkte, die man aufeinander beziehen kann. Zeit lässt sich auch räumlich darstellen. Etwa wenn, wie in der Genealogie im Stammbaum einer Familie, die Verwandtschaftsgrade durch kurze oder lange Linien mit oder ohne Zwischenglieder eingezeichnet werden. Zeit kann für Leibniz nur in eine Richtung laufen. Rückwärtskausalität wird ausgeschlossen. Auch Zacharias Konrad von Uffenbach berichtet vom Besuch bei Leibniz in einer einzigen Zeitrichtung. Und genau dieses Aneinanderreihen irreversibler Geschehnisse und Abläufe ist es, was die Geschichte der Päpstin Johanna in das Reich der Legenden verweist. Nach aufwendiger Quellenanalyse berechnet Leibniz eine durchgängige Reihe amtierender Päpste, in der die Päpstin keinen Platz findet. Diejenigen, die eine Existenz der Päpstin befürworteten, hätten sich verrechnet, so Leibniz, weil sie den Tod Papst Leos IV. Um ein Jahr zu früh, auf 854, und den Tod Papst Benedikts III. Ein Jahr zu spät, auf 859, angesetzt hätten. Gemäß Leibniz' Chronologie folgten die drei Päpste Leo IV., Benedikt III. Und Nikolaus I. hingegen unmittelbar aufeinander. Die Päpstin Johanna passt schlicht nicht in die temporale Linie der nahtlosen Abfolge nachweisbarer Pontifikate. Die Ordnung der Zeit ist es also, welche die Fabel von der Päpstin zum Explodieren bringt. Explosa papisse fabula, schreibt Leibniz, nüchtern und unaufgeregt auf jedwede kirchliche Polemik, Rom als Hure Babylons oder frauenfeindliche Diffamierung, weibliches Monster, ausdrücklich verzichtend. Verbannung aus der vergangenen Zeit so lautet das Urteil des Geschichtswissenschaftlers vor dem Richterstuhl der historischen Kritik. Hier muss ich nicht Gottes Gerechtigkeit rechtfertigen, sondern die Zeit selbst. Chronodizee könnte man dies nennen. Sextus Tarquinius, die Päpstin Johanna, Theodorus und Lucretia. Im knäuelartigen Geflecht der Leibnizschen Gedankenwelt hängen die Personen und Dinge oft ganz unvermutet und verblüffend zusammen. Man betritt das Labyrinth links unten am Ausgang der Theodizee und kommt rechts oben am Eingang der Welfengeschichte wieder heraus. Oder umgekehrt. Den beiden Uffenbach-Brüdern scheint es jedenfalls an diesem Nachmittag nicht langweilig geworden zu sein. Bücher öffnen ihren Lesern, daran sind sich alle drei einig, neue Welten. Sie befördern ein Denken in Möglichkeiten. Optimisten, davon ist Leibniz überzeugt, fällt dies leichter. Possibilitäten zu entfalten heißt immer auch, die eigene Perspektive zu verschieben und neu auszurichten, und so kann auch das Positive besser in den Blick geraten. Der Kopf dürfte den Brüdern vor lauter Eindrücken und Informationen geschwirrt haben. Nach ihrem Aufbruch aus Leibniz' Wohnung suchen sie noch einmal im Karneval Zerstreuung und Unterhaltung. Am Abend wird im Welfenschloss ein munteres Lustspiel aufgeführt. Leibniz hingegen ist an diesem Sonntagabend vermutlich zu Hause geblieben und hat wohl, wie häufiger in der letzten Zeit, eine starke Mahlzeit zu sich genommen, um sich danach gleich schlafen zu legen. Die beiden Patrizier aus Frankfurt werden am nächsten Tag Hannover verlassen und weiterreisen. Dem älteren Uffenbach fällt später ein, dass Herr Leibniz noch so vieles fragen wollte, das aber leider vor dem Abschied vergessen hatte. Vielleicht hätte Leibniz ihm mehr von seiner Interpretation der Päpstinnenlegende erzählen sollen. Vielleicht hätte Zacharias Konrad dann seine Meinung revidiert, dass die Geschichte wahr und ein Schandfleck für die katholische Kirche sei. Vielleicht hätte er dann nicht, wie später geschehen, die Diskussion mit einem Freund um die Papissa mit den Worten beendet, jedoch es sei von der alten Huren genug. Wien, 26. August 1714. Vernetzte Isolation. Im Spannungsfeld zwischen Einsamkeit und Gemeinsamkeit. Noch einmal durchatmen. Die Ereignisse überstürzen sich. Was für ein Wochenende. Gestern die wichtigste Post erledigt, heute einen Moment Ruhe für etwas Philosophie, dann wieder eintauchen in den vorwärtstreibenden Strom des Geschehens. Leibniz bereitet seine Abreise aus Wien vor. Doch noch wartet er auf Nachricht aus Hannover. Wann soll er losfahren? Längst ist nicht alles erledigt. Die letzten Monate sind sehr produktiv gewesen. Mehrere metaphysische Meditationen sind zu Papier gebracht. Leibniz feilt weiter an ihnen herum, kann einfach nicht loslassen, streicht und ergänzt in einem fort. Doch nun bleibt keine Zeit mehr. Er muss all seine Wiener Aufzeichnungen mit nach Hannover nehmen. Wann er dazu kommen wird, weiter daran zu arbeiten, steht in den Sternen. In den nächsten Wochen jedenfalls nicht. Notizen und Skizzen zu zwei Texten, die Leibniz an jenem Sonntag im spätsommerlichen Wien in den Händen hält, gelten heute als späte Zeugnisse seines philosophischen Schaffens. Wie bei vielen Leibnizschen Darlegungen handelt es sich um Erläuterungen oder Ergänzungen, mit denen er auf Nachfragen oder kritische Einwürfe reagiert. Sie erscheinen fast wie zufällige Ausschnitte aus dem ununterbrochenen Strom dialogischer Gedankenwirbel. Was dabei kontinuierlich hervorsprudelt, kreist wieder und wieder um dieselben Fragen nach Gott, dem Dasein, Wissenschaft, Freiheit und Moral und um die große Frage, wie alles zusammenhängt. Ein Kreisen, bei dem jedes Mal, wenn Leibniz aufs Neue beginnt, Papier mit Tinte zu vereinen, unmerklich die Perspektive ein klein wenig verschoben wird. Wer mich nur aus meinen gedruckten Schriften kennt, kennt mich nicht. So wird Leibniz immer wieder zitiert. Inzwischen ist er 68 Jahre alt, für die damalige Zeit ein beachtliches Alter. Dennoch steht seine Feder nicht still. Und so liegen an diesem Augustsonntag weitere angefangene, zur Überarbeitung oder Reinschrift vorgesehene Aufzeichnungen auf seinem Wiener Schreibtisch. Was in diesen unruhigen Sommerwochen zu Papier gebracht wird, zeigt, extremer als in früheren Jahren, eine Spannung zwischen der Individualität des Seins, die Leibniz als unzugänglich und in sich geschlossen beschreibt, auf der einen Seite, und der vielseitigen Verknüpfung all dieses Seins auf der anderen. Beide Momente scheinen nicht nur in Leibniz' Denken immer weniger vereinbar zu sein, sondern auch in seinem Leben. Erfolg und Einsamkeit. Erst im Augenblick des Innehaltens wird Leibniz bewusst, was alles in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist. Mehr als 20 Monate hält er sich nun schon in Wien auf. An diesem Augustwochenende lässt er das seitdem Geschehene Revue passieren. Vieles kommt dabei zutage, das den wachsenden Zwiespalt seiner Situation kennzeichnet. Einerseits kann er sich am Ziel seiner Wünsche fühlen. Titel und Ämter hat er inzwischen in Hülle und Fülle. Er ist geheimer Justizrat des hannoverschen Kurfürsten, des preußischen Königs und seit November 1712 auch des russischen Zaren Peter I. Er ist Mitglied der Gelehrtengesellschaften in Paris und London und Präsident der Berliner Sozietät der Wissenschaften. Daneben weiterhin Bibliothekar der Höfe in Wolfenbüttel und Hannover. Für letzteren arbeitet er außerdem noch immer als Historiker des Welfenhauses. Doch das reicht nicht. Im Anschluss an ein Treffen mit dem Zaren im Dezember 1712 in Karlsbad reist Leibniz weiter nach Wien, seit 1688 mindestens seine siebente Reise in die Residenzstadt des deutschen Kaisers. Nach Leopold I. und Joseph I. ist Karl VI. Der dritte Kaiser, dem er seine Dienste anbietet. Er wird nicht nur kaiserlicher Berater, sondern erhält nun auch die Titulatur eines Reichshofrates. Seitdem genießt er das Privileg kaiserlicher Privataudienz, trifft viele Minister und Staatsbedienstete und bemüht sich um die Stelle als Kanzler von Siebenbürgen. Mit insgesamt etwa 8000 Gulden verfügt er nominell über ein höheres Jahreseinkommen als die bestbezahlten Beamten am hannoverschen Hof. Auf der anderen Seite findet sich Leibniz in rasantem Tempo immer mehr isoliert und an den Rand gedrängt. Der größte Teil seines Gehalts bleibt Papier und Willensbekundung. Immer wieder wartet er vergeblich auf die Auszahlung. Ein ums andere Mal wird er vertröstet und muss sich direkt an den Kaiser wenden, um ihn an die ausstehenden Beträge zu erinnern. Zuletzt Anfang des vergangenen Monats, im Juli 1714. Zugleich wächst die Entfremdung vom Kurfürstenhof in Hannover. Nach Wien war Leibniz ohne Genehmigung Georg Ludwigs gereist. Anfangs glaubte der hannoversche Hof noch an eine baldige Rückkehr. Doch im Herbst letzten Jahres hatte die kurfürstliche Administration die Überweisung seines Gehalts eingestellt. Wien ist ein teures Pflaster und Leibniz kann sich nur durch seine angesparten Rücklagen über Wasser halten. Die Sorge, im Alter zu verarmen, wird mehr und mehr zum Thema. Der Blick nach Berlin fällt nicht besser aus. Aus der Ferne gelingt es ihm kaum mehr, auf die Geschicke der von ihm gegründeten Sozietät Einfluss zu nehmen. Seit seinem letzten Aufenthalt an der Spree 1711 laufen die Aktivitäten der Gesellschaft mehr schlecht als recht. Aus London wiederum ziehen im Streit um die Differential- und Integralrechnung immer dunklere Wolken herauf. Mit dem Commercium Epistolicum, einer kleinen gedruckten Schrift, die seit über einem Jahr in ganz Europa unter den Gelehrten kursiert, hat die Royal Society Leibniz offiziell des Plagiats beschuldigt und behauptet, Newton habe als erster die Infinitesimalrechnung entwickelt. Leibniz ist verärgert. Die europäischen Mathematiker sind in Leibniz Anhänger und Leibniz Gegner aufgespalten. Leibniz wohnt in Wien am Lugeck im großen Federlhof, einem stattlichen Renaissancegebäude mit sechsstöckigem Turm und Hofarkaden, ganz in der Nähe der Domkirche St. Stephan. Trotz der privilegierten Unterkunft im Herzen der Stadt bleibt der Zugang zum Wiener Machtzentrum stets schwierig. Das hat er vor allem im letzten Jahr zu spüren bekommen, als in Wien die Pest grassierte. Mehr und mehr waren große Teile der Stadt in den Griff der tödlichen Seuche geraten. Die Epidemie rückte gefährlich näher und hatte im Oktober sogar seine Haustür erreicht. Leibniz musste sein Quartier verlassen, nachdem er mit eigenen Augen beobachtet hatte, wie aus dem Nachbarhaus ein tödlich Erkrankter herausgetragen wurde. Das sei jedoch weit entfernt auf der anderen Straßenseite gewesen, so spielte er den Vorfall gegenüber Charlotte Elisabeth von Klenke, Hoffräulein der Kaiserinwitwe Wilhelmine Amalie, herunter. Mehr noch als die gefährliche Krankheit fürchtete er, aufgrund der akuten Ansteckungsgefahr nicht mehr zu den Gemächern des Kaisers vorgelassen zu werden. Und das mit gutem Grund, denn in der Wiener Hofburg wurden nur noch diejenigen empfangen, die nachweisen konnten, dass sie aus einem unverdächtigen Haushalt stammten. Selbst hochrangige Würdenträger durften, wenn sie vorgelassen wurden, jeweils nur einen Pagen oder Lakaien als Begleitung mit sich führen. Die ferne Nähe zur Macht. Seit Anfang 1714 ist Leibniz wieder zurück in seiner Pension im großen Federlhof. Die Zahl der Pestopfer geht stetig zurück. Im März schließlich werden die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Epidemie eingestellt. Wirtshäuser öffnen wieder, auf den Straßen Wiens kehrt das Leben zurück. Kaiser Karl VI. Macht sich daran, sein im letzten Herbst feierlich abgelegtes Gelübde umzusetzen, nach Überwindung der Pest ein Gotteshaus zu errichten, das dem als Patron gegen die Pest verehrten heiligen Borromäus gewidmet ist. Die Seuche und die Ausgangssperren sind vorbei. Wien atmet auf. Doch Leibniz' Ungewissheit darüber, wie nah oder fern er der höfischen Macht eigentlich ist, bleibt. Häufig sitzt er mit den Großen der Politik an einem Tisch, speist und diskutiert mit ihnen. Unter ihnen ist auch der mächtige Feldherr und Staatsmann Prinz Eugen von Savoyen. Er hat sich vor allem im Kampf gegen die Osmanen und im spanischen Erbfolgekrieg einen Namen gemacht, interessiert sich aber auch für Wissenschaft, Kunst und Philosophie. In diesem Frühjahr und Sommer ist Leibniz mehrfach zu Gast im Stadtpalais des Prinzen, der im März von den Rastatter Friedensverhandlungen zwischen dem Kaiserreich und Frankreich nach Wien zurückgekehrt war. Immer wieder probiert Leibniz, politisch Einfluss zu nehmen. Sei es in der Religionspolitik durch Versuche, dem Unionsdialog zwischen Protestanten und Katholiken neue Impulse zu verleihen, sei es in der kaiserlichen Kriegspolitik, indem er sich für ein Bündnis zwischen Österreich und Russland gegen die Bourbonen einsetzt oder Karl VI. Zu überreden versucht, einen antifranzösischen Kaperkrieg in westindischen Gewässern anzuzetteln. Überhaupt zeigt sich Leibniz in Wien stark von seiner militäraffinen Seite. Für ihn als pragmatisch denkenden Hofgelehrten des bellizistischen Barocks ist Militärwissenschaft ohnehin selbstverständlich. Kriegsplanung, Festungsbau und Waffentechnik sind seit jeher feste Bestandteile seiner politischen Projekte für die Mächtigen. Einmal hat er sich sogar selbst am Bau eines schnellschießenden Gewehrs probiert. Doch im Sommer 1714 geht es ihm vor allem um die Finanzierung größerer Heeresverbände, die Ausrüstung einer kaiserlichen Kriegsflotte sowie die Verpflegung militärischer Verbände und ihre Versorgung mit witterungsfester, strapazierfähiger Kleidung. Insgesamt lässt Leibniz eine Flut an Projektvorschlägen und Reformideen in Form von Denkschriften und Eingaben auf die Wiener Regierung niedergehen. Wieder einmal entfaltet er sein komplettes Programm gesellschaftlicher Optimierung. Umbau der Staatsverwaltung, Reorganisation von Polizei und Justiz, Neuordnung der Schulen, dann vor allem die Gründung einer wissenschaftlichen Akademie und natürlich ökonomische Unternehmungen wie die Einrichtung einer staatlichen Bank oder auch Maßnahmen zur Eindämmung des Donauhochwassers. Ebenso wenig fehlen dürfen Verbesserungsvorschläge für das Gesundheitswesen. Leibniz, der beobachtet hat, wie Pestkranke und Verdachtsfälle auf engstem Raum in Lazaretten, wie dem Beckenhäusel oder in kleinen Quarantänehütten auf Donauinseln, wie der Spittelau, oder der Klosterneuburger Au zusammengepfercht wurden, schlägt vor, Baracken mit jeweils großen Abständen zueinander einzurichten, um so die Übertragung ansteckender Krankheiten zu verhindern. Leibniz' Ideenfluss reißt nicht ab. Immer wieder Neues entwerfen, das hält ihn lebendig. Er ist sich aber auch seines fortgeschrittenen Alters bewusst. Er weiß, dass er das meiste von dem, was ihm vorschwebt, nicht mehr erleben wird. Ihm reicht es, der Zukunft der Menschheit zu dienen. Deshalb stört es ihn nur wenig, wenn wieder einmal vieles im Sande verläuft. Für die Einrichtung einer Wiener Wissenschaftsakademie beispielsweise fehlt das nötige Kleingeld. Und ob er mit seinen politischen Überlegungen überhaupt Gehör bei den Mächtigen findet, bleibt stets eine offene Frage. Gelegentlich neigt Leibniz dazu, seinen Einfluss auf die große Politik zu überschätzen. Doch im Grunde weiß er, dass er als Gelehrter nicht den Status eines professionellen Politikers oder Diplomaten innehat. Dass er nur im Vorzimmer der Macht sitzt, bekommt er auch in diesen Sommermonaten immer wieder zu spüren. Schwierige Fernbeziehungen. Das Wien dieser Tage ist noch nicht die im europäischen Mächtespiel fest etablierte Residenzstadt der späteren Habsburger Monarchie. Zwar scheint die Bedrohung der Donaumetropole durch die Türken endgültig abgeschüttelt, doch die Osmanen sind noch keineswegs endgültig aus Ungarn und vom Balkan zurückgedrängt. Hofburg und Stadt positionieren sich, indem sie ein gesteigertes Bedürfnis nach Repräsentation barocker Machtentfaltung an den Tag legen. In diesem Jahr beispielsweise beauftragt Prinz Eugen den Bau eines prächtigen Gartenpalais außerhalb der Stadtmauern Wiens, des heutigen Schlosses Belvedere. Rivalitäten zwischen den europäischen Großmächten werden nicht allein auf den Schlachtfeldern, sondern auch auf den symbolischen Feldern der Kunst, der höfischen Feste, des Mäzenatentums, der Architektur oder der Musik ausgetragen. Zwar bestimmen barocke Topografien von Kirchen und Palästen das Stadtbild, aber in den verwinkelten Gassen beginnt sich das Bürgertum zu emanzipieren, auch wenn es noch ein weiter Weg ist bis zu dessen Stilisierung im Klischee vom gemütlichen Wien, der K&K-Monarchie mit Kaffeehäusern und Opernkultur. Wie ungemütlich Leibniz' Lage in diesen Tagen ist, zeigt sich an der Entwicklung seiner Beziehungen zum Hannoveraner Hof in den letzten Monaten. Trotz zugedrehten Geldhahns ist Leibniz partout nicht zur Rückkehr an die Leine zu bewegen. Ein ums andere Mal vertröstet er seinen direkten Vorgesetzten, den Premierminister Andreas Gottlieb von Bernstorff. Schon im letzten Winter hatte man in Hannover gespottet, Leibniz ziehe die pestilenzhaltige Luft in Wien der frischen Brise Norddeutschlands vor. Unterdessen kümmert sich Diener Johann Friedrich Hodan um den verwaisten Haushalt in der Schmiedestraße. Ein- bis zweimal die Woche schreibt er seinem Herrn in Wien, schickt ihm die in Hannover aufgelaufenen Postsendungen und Bücher. Hodan klagt über Geldmangel, kann Wichtiges nicht erledigen, weil ihm eine Vollmacht fehlt, und erinnert Leibniz beharrlich daran, dass er immer wieder gefragt werde, wann sein Brötchengeber endlich zurückkomme. Will Leibniz überhaupt nach Hannover zurückkehren oder lieber dauerhaft in Wien bleiben? Niemand weiß das so genau. Und man hat den Eindruck, er selbst weiß es ebenso wenig. Lieber hält er sich alle Optionen offen, spielt auf Zeit, zögert eine Entscheidung immer wieder hinaus. Noch mehr in der Luft hängt Leibniz, als im Frühjahr seine zwei wichtigsten Förderer und Gönner sterben. Herzog Anton Ulrich am 8. März mit 80 und Kurfürstin Sophie am 8. Juni mit 83 Jahren. Am besten wäre es, in Wien zu bleiben und gleichzeitig weiter für die Welfenhöfe in Hannover und Wolfenbüttel zu arbeiten. Leibniz möchte sein Ja-Wort gleich mehrfach vergeben. Nein sagen hat er ohnehin nie richtig gelernt. Mit seinen Gedanken ist er mal hier, mal dort. Hinter dem Netzwerk seiner Beziehungen scheint er nirgendwo wirklich präsent zu sein, nicht lokalisierbar im Dickicht seiner Verflechtungen. Wien scheint alles nur noch schlimmer zu machen. Der Kaiser und seine verwitwete Mutter sind früh von dem hannoverschen Gesandten Huldenberg gewarnt worden. Leibniz wolle alles leisten, am liebsten ständig hin und her reisen, habe aber kein Talent oder keine Lust, etwas zum Abschluss zu bringen. Unterdessen scheint der Regierung in Hannover der Kragen geplatzt zu sein. Johann Georg Eckardt berichtet Leibniz am 24. Juni, er habe nach dem Kirchgang zufällig Premierminister Bernstorff getroffen. Der habe ihn gebeten, Leibniz ein letztes Ultimatum zu unterbreiten. Er müsse sich nun schleunigst entscheiden, ob er nach Hannover zurückkehren wolle oder nicht. Leibniz lässt das unbeeindruckt. Mit wortreichen, aber wenig überzeugenden Rechtfertigungen glaubt er, seine Vorgesetzten an der Leine erneut hinhalten zu können. Auch dieses Mal kommt keine Bewegung in die Sache, und so dümpeln die Tage weiter vor sich hin. Der Sommer sei ungewöhnlich heiß, erfährt Leibniz von Hodann. Man fürchte die Teuerung, im nahegelegenen Dorf Sprenge seien 24 Häuser abgebrannt. Glücklicherweise sei die Stadt Hannover von der Pest verschont geblieben. Wegen der abgewendeten Seuchengefahr habe man Dankesgottesdienste abgehalten und sogar ein Dankesfest gefeiert. Im Norden also nicht viel Neues. Am 15. August kündigt Leibniz seinem Angestellten an, er wolle vor dem Winter definitiv nach Hannover zurückkehren. Wer soll ihm das noch glauben? Abermals bleibt Leibniz schwammig und vage. In den Ohren von Hodann, Bernstorff und anderen dürfte das nur nach einer weiteren Hinhaltetaktik geklungen haben. Doch da trifft in Wien eine Nachricht ein, die mit einem Schlag alles ändert. Turbulente Tage. Kaum zu glauben. Erst wenige Tage ist es her, seit die Neuigkeiten aus London und Hannover Wien erreicht und das politische Leben der Kaiserstadt auf den Kopf gestellt haben. Leibniz, der am 26. August darauf zurückblickt, sind noch alle Einzelheiten präsent. Knapp eine Woche zuvor, am Montag, dem 20. August, trifft ein Sonderbote aus Hannover ein und berichtet, dass in England Königin Anne nach mehreren anstrengenden Parlamentssitzungen am 11. August zusammengebrochen sei. 3 Stunden nach dem Mittag, wie Leibniz erfährt. Als die Nachricht hereinplatzt, befindet er sich gerade im Gespräch mit Prinz Eugen. Dieser berichtet ihm, er werde nach Baden im Aargau reisen, um wichtige politische Fragen zu klären, die beim Rastatter Friedensschluss zwischen Österreich und Frankreich offen geblieben waren. Noch am Nachmittag fährt Leibniz mit dem Hofkanzler Philipp Ludwig Wenzel, Graf von Sinzendorf, ins Schloss Schönbrunn zur Kaiserinwitwe Amalia, um die Neuigkeiten aus London und Hannover zu erörtern. Die Geschehnisse überschlagen sich. Gleich am nächsten Tag, am 21. August, trifft ein weiterer Bote aus Hannover ein. Jetzt ist es Gewissheit. Queen Anne ist am 12. August, 1. August nach julianischem Kalender, gestorben. Die Königin ist tot, es lebe der König. Nach der im Act of Settlement von 1701 festgelegten Thronfolge soll die Krone nun an das protestantische Welfenhaus in Hannover gehen. Doch gibt es in London eine starke katholische Opposition unter dem Politiker Henry St. John Bolingbroke, die aber von den Ereignissen offensichtlich überrascht worden ist. Kurfürst Georg Ludwig wird noch am selben Tag als George I. zum König ausgerufen. Umgehend wird ein Kurier nach Hannover ausgesandt, um den künftigen König nach England einzuladen. Leibniz überlegt rückblickend am Samstag, 25. August, wann die Nachricht in Hannover eingetroffen sein muss. Nicht vor dem 16. August, vermutet er, da Hodanns Brief diesen Datums nichts davon erwähnt. Leibniz liegt richtig. Einige Tage nach dem Wochenende erhält er einen lebendigen Bericht von Hodann. Nachdem am 12. August morgens um 8 Uhr die Königin verstorben sei, hätten sich in London an die 40.000 Mann vor dem Parlament versammelt, um mögliche Unruhen zu verhindern. Einmütig habe das Parlament die Ernennung des neuen Staatsoberhauptes beschlossen und umgehend einen Kurier ausgesandt, der Kurfürst Georg Ludwig die Einladung nach London überbringen sollte. Und weiter heißt es: Die Nacht zwischen dem 16. und 17. August ist der Kurier in Hannover angekommen, mit welchem der abgesandte Graf Clarendon nach Herrenhausen gefahren, den Kurfürsten etwa um 12 Uhr aus dem Schlafe aufgeweckt und ihm kniend die Nachricht von der Königin Tode gebracht. Man saget, dass den 17. August wäre Ordre gegeben, den Kurfürsten als königliche Majestät zu ehren. Er soll unter Trompetenschall an verschiedenen Orten in London unter dem Namen Georgi des Ersten ausgerufen sein. Ein historischer Moment also. Die Dramatik dieser Stunden lässt sich beim Lesen von Houdins Zeilen mit Händen greifen. Leibniz geht in Gedanken die Ereignisse noch einmal durch. Am letzten Dienstag, als der zweite Bote aus Hannover eingetroffen ist, hat Leibniz ein langes Gespräch mit dem Grafen Sinzendorf geführt. Am darauffolgenden Tag, dem 22. August, hat er bei einem Dinner mit hochrangigen österreichischen Diplomaten erfahren, dass Prinz Eugen seine Reise nach Baden wohl auf den nächsten Montag verschieben werde. Leibniz beeilt sich, dies alles noch am selben Tag Bernstorff zu melden, mächtig stolz, diese Stunden des Umbruchs im Kreis der politischen Elite Wiens verbringen zu dürfen. Auch seine politischen Kontakte in Berlin sollen davon sofort erfahren, deshalb schreibt er in aller Eile am selben Mittwoch an Matthias Johann von der Schulenburg, einen ehemaligen Generalleutnant, der für Sachsen im Spanischen Erbfolgekrieg gekämpft hat. Allerdings ist es zu spät, um das Briefkonzept noch ins Reine zu bringen, bevor die Post herausgeht. Schlagartig hat sich die Situation für Leibniz gewandelt. Mit unmissverständlicher Deutlichkeit wird er von Wien nach Hannover zurückbeordert. Das ist allerdings ganz in seinem Sinn. Hofft er doch im Gefolge Georges des Ersten nach London reisen und dort vielleicht das Amt eines Hofhistorikers übernehmen zu können. Zugleich sieht er die Chance, große politische Entwicklungen mitzugestalten. Vor allem eine Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Kaiserreich und England, das im Utrechter Frieden aus der Allianz gegen Frankreich ausgeschert ist, liegt ihm am Herzen. Vor Leibniz' Augen entsteht eine großartige Allianz aus dem Welfenkönig in London, dem Kurfürstentum in Hannover und dem Kaiserhof in Wien. Wüsste er, dass er König George in Hannover noch antreffen könnte, würde er sich sofort mit der reitenden Post auf den Weg dorthin machen, lässt Leibniz am Samstag Houdin wissen. Voller Ungeduld wartet er auf einen dritten Boten, sehnt ihn täglich, ja stündlich herbei, um zu erfahren, wann der Kurfürst und sein Gefolge in Richtung England aufbrechen werden. Unterdessen ist der gesamte hannoversche Hofstaat in heller Aufregung. Alles geht drunter und drüber. Wer soll mit dem König nach London? Wer reist später nach? Wer bleibt in Hannover zurück? Mitten aus dem Chaos heraus schreibt Johann Georg Eckardt: Es ist so eine Konfusion hier unter allen, das nicht zu sagen. Auch ohne diese Mitteilung, die Leibniz erst in den nächsten Tagen erhalten wird, kann er sich an diesem 26. August denken, dass es an der Leine gerade wie im Taubenschlag zugeht. In Hannover werden derweil Fakten geschaffen. Gerade am vorigen Tag, am Sonnabend, ist Eckardt dort zum Historiographen ernannt worden. Damit wird sein eigener Mitarbeiter, was Leibniz in Wien noch nicht ahnt, zu seinem schärfsten Konkurrenten im Rennen um die Lorbeeren für das laufende Welfengeschichtsprojekt. Leibniz möge schnellstmöglich nach Hannover eilen. Make haste to Hanover, mahnt ihn am selben Tag der schottische Diplomat John Kerr of Kersland, der Augenzeuge der hektischen Aufbruchsvorbereitungen ist. Es fehle dort an politischem Sachverstand, um die Kräfteverhältnisse in England richtig einschätzen zu können. Selbst Bernstorff lasse sich, hoffnungslos überfordert vom Ränkespiel der Whigs und Tories, von windigen englischen Lords an der Nase herumführen. Alles drängt zum Aufbruch. Hannovers politische Führung in Richtung Themse, Prinz Eugen und seine Diplomaten in Richtung Schweiz. Nur Leibniz sitzt in Wien wie auf glühenden Kohlen. Soll er sich sofort gen Norden aufmachen oder besser auf den nächsten Kurier aus Hannover warten, um dann eventuell zur Hofgesellschaft zu stoßen, bevor diese nach England übersetzt? Noch etwas anderes brennt ihm auf den Nägeln. Er hat Prinz Eugen versprochen, ihm einen Band mit ausgewählten eigenen Schriften zu schenken, damit er seine Philosophie besser verstehen könne. So lässt er eine Sammelhandschrift zusammenstellen, die teilweise Abschriften älterer Abhandlungen enthält, teilweise neue, in Wien verfasste Meditationen und Briefe, darunter auch eine eigens für Prinz Eugen angefertigte Schrift mit dem Titel Principe de la nature et de la grâce fondée en raison, die Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Die insgesamt 6 französischen Texte werden in rotes Marokkanleder gebunden und mit dem Goldwappen des Prinzen versehen. Er muss sich beeilen, will er dem großen Staatsmann den schmuckvollen Handschriftenband noch persönlich vor dessen Abreise übergeben. Der letzte Text ist noch nicht abgeschrieben. Es bleibt keine Zeit mehr, einen Schreiber zu holen. Leibniz fügt die letzten Zeilen im Band eigenhändig hinzu. Die später berühmte Anthologie hat er möglicherweise dem Prinzen eigenhändig überreicht, als er ihn zwischen Montag und Samstag noch ein letztes Mal trifft. Zum Glück hat er Kopien der Texte behalten. Er verstaut sie in seinem für Hannover bestimmten Gepäck, als er am darauf folgenden Tag beginnt, seine Abreise aus Wien vorzubereiten. Auf gepackten Koffern. Nach den aufregenden Tagen kehrt am 26. August für einen Augenblick Stille ein. Auch der Hofstaat gönnt sich an diesem Sonntag eine Pause von den anstrengenden Regierungsgeschäften. Karl VI., die Kaiserinwitwe und ihr engstes Umfeld nehmen an einem Gottesdienst im Klarissenkloster Santa Clara in der Innenstadt teil, um anschließend eben dort der feierlichen Weihe, Einkleidung zweier Nonnen beizuwohnen. Ansonsten weist das Wienerische Diarium, ein zweimal in der Woche erscheinendes Nachrichtenblatt, vom öffentlichen Leben in der Stadt an jenem Tag nichts zu berichten. Vom Stephansdom ertönt die große Glocke, Pummerin, die nach überstandener Belagerung 1683 aus türkischen Kanonen gegossen wurde, während unweit im großen Federlhof Leibniz noch einmal seine Briefe durchsieht, die er am Vortag geschrieben hat. Darunter ist auch ein Brief an John Chamberlain. Als Mitglied der Royal Society hatte dieser sich um eine Aussöhnung zwischen Leibniz und Newton im Prioritätsstreit bemüht. Leibniz schreibt ihm, er werde eine Verteidigungsschrift mit unveröffentlichten Dokumenten verfassen, sobald er nach Hannover zurückgekehrt sei. Newton wird Leibniz' Brief an Chamberlain später mit großem Interesse lesen und sich davon eigenhändig eine Abschrift anfertigen. Die Zeit zum Packen ist gekommen. Zum Mitnehmen liegt ein ganzer Stapel an Manuskripten und Briefen bereit, der im Reisegepäck verstaut werden muss. Neben den Abschriften von Texten aus der Prinz Eugen überreichten Sammelhandschrift befinden sich darunter mehrere Aufzeichnungen auf Konzept- und Kanzleipapier im Folioformat, die für Nicolas-François Remond gedacht sind. Remond, 8 Jahre älter als Leibniz, ist als erster Rat des Herzogs von Orléans, ein einflussreicher Aristokrat, der in seinem Pariser Salon regelmäßig einen exklusiven Kreis von philosophisch und literarisch interessierten Dichtern, Gelehrten und Politikern versammelt. In der illustren Runde ist seit geraumer Zeit auch Leibniz' Philosophie ein beherrschendes Thema. Man bewundert die Theodizee des deutschen Universalgelehrten, die aber mehr Fragen aufzuwerfen als zu beantworten scheint. Über Charles Hugoni hatte Leibniz im April 1714 erfahren, dass der feinsinnige Remond sich quäle, die anstrengenden leibnizschen Meditationen zu verstehen, worunter seine labile Gesundheit leide, so dass der Remond-Zirkel sich schleunigst weitere Aufklärungen zum Monadenbegriff wünsche. Die daraufhin von ihm, etwa zur selben Zeit wie die Principe, angefangene Erklärung über Monaden, Éclaircissement sur les Monades, ist noch nicht abgeschlossen, als Leibniz an jenem Sonntag die Feder zur Hand nimmt, um Remond zu schreiben. Insbesondere fehlen die vorgesehenen Verweise auf die entsprechenden Stellen der Theodizee. In absehbarer Zeit, davon ist Leibniz überzeugt, wird er nicht dazu kommen, sie nachzutragen und den Text, der später unter dem Titel Monadologie berühmt werden wird, abzuschließen. Deshalb macht Leibniz heute für Raymond eine Abschrift der Principes versandfertig, die er jedoch Prinz Eugen gewidmet hat. Überbringen soll sie der englische Uhrmacher Henry Sully. Möge der kleine Diskurs, Petit Discours, so betont er im Begleitschreiben, seine Meditationen verständlicher machen. Die Wahrheit sei weiter verbreitet, als man annehme, schreibt Leibniz an Raymond. Gegenüber den Scholastikern habe er sich in der Sprache der Aristoteliker ausgedrückt, gegenüber den Kartesianern wiederum in deren Terminologie. Auch bei den Denkern der Antike, Leibniz spielt dabei auf Raymonds Vorliebe für Platon an, könne man Gold aus dem Grund bergen und Diamanten in ihren Minen finden. Leibniz verwirft die antiken Philosophen nicht, sieht sich vielmehr mit ihnen in einer Traditionslinie der Philosophia perennis, der zufolge sich bestimmte Einsichten und Weisheiten über Zeiten und Kulturen hinweg erhalten und fortschreiben, perennieren. Während der politische Leibniz an diesem Sonntag also vor allem nach England und Hannover schaut, blickt der philosophische Leibniz nach Frankreich und sieht sich zugleich im Gipfelgespräch mit den Großen der Geistesgeschichte. Liebe und Geometrie. Eines steht fest. Leibniz wird die guten Wiener Kaffeesorten vermissen, ebenso den lieblichen ungarischen Rotwein, den man kaum noch nachzusüßen braucht. Und wie gerne ist er in nahegelegene Wirtshäuser eingekehrt oder hat sich von dort Essen mitgebracht, etwa aus den vornehmen Geizer- oder Steierhöfen, aber auch aus bürgerlichen Gasthöfen wie den Drei Hasen oder dem Schwarzen Elefanten. Auf den Wochenmärkten konnte er sich mit Zitronen, Granatäpfeln, Sardellen, Kastanien und kandierten Früchten versorgen, sowie natürlich mit Kaffee und Schokolade. Etwas Wehmut mag in Leibniz aufkommen, als er die Principes und die Monadologie sowie viele weitere Schriften zu verstauen beginnt. Manche Texte sind schon weit gediehen, zu anderen wiederum gibt es nur erste, flüchtige Notizen. Wie so oft gehen Leibniz' Gedanken in disparate Richtungen, kommen jedoch, häufig an unvermuteter Stelle, wieder zusammen. Ein Beispiel ist das Manuskript eines Vortrags, den er am 1. Juli in einer kleinen, geselligen Runde, wer dabei war, ist nicht bekannt, gehalten hat. Eigentlich geht es darin um die antike Philosophie der Griechen und ihren Beitrag zur natürlichen und offenbarten Theologie. Doch dann schlägt Leibniz den Bogen zu Fragen der Ethik und Gerechtigkeit, thematisiert die selbstlose, die echte Liebe. Diese unterscheidet er sowohl von der egozentrischen Selbstliebe als auch von derjenigen Liebe, die keinerlei Eigeninteresse verfolgt, sondern sich so radikal in Gottes Liebe auflöst, dass jegliche individuelle Identität sich vollständig verflüchtigt. Leibniz denkt hier zum Beispiel an den Quietismus von François Fenelon. Implizit knüpft Leibniz mit solchen Überlegungen an das an, was er im Schlussteil seiner Erklärungen zum Monadenbegriff für Raymond als Gemeinschaft der Geister in einer moralisch vollkommenen Welt beschreibt. Um dies wiederum zu verstehen, muss man wissen, was Leibniz inhaltlich mit echter Liebe meint. Sie ist für ihn, das hat er seit seiner Confessio Philosophi von 1673 immer wieder betont, nichts anderes als der Wunsch jedes Einzelnen, dass der andere, den man liebt, glücklich ist. Ließe sich dies vollumfänglich umsetzen, würde das allein ausreichen, um die Welt moralisch zu vervollkommnen. Denn, hier spielt nun die Leibnizsche Substanzlehre hinein, in der Welt der Monaden machen diese bekanntlich nichts anderes, als sich wechselseitig auszudrücken und zu spiegeln. Und wenn dieses reziproke Reflektieren allein durch den Wunsch, den jeweils anderen glücklich zu machen, bestimmt wäre, dann würde sich die Welt wie von selbst durchgängig mit Liebe füllen. Gerechtigkeit, Moral und Metaphysik bilden in Leibniz Denken, das zeigen seine Schriften dieses Frühjahrs und Sommers, wenn man sie nebeneinander legt, einen untrennbaren Zusammenhang. Ein anderes Beispiel sind Überlegungen, die ihn gerade in diesen späten Augusttagen des Aufbruchs aus Wien umtreiben. Womöglich hat er noch gar nicht begonnen, sie zu verschriftlichen. Vielleicht wird er sie erst zu Papier bringen, wenn er demnächst nach Hannover fährt. Dass er sie unterwegs in der Kutsche angefertigt haben könnte, legt die sehr schwer lesbare, vielleicht mit der linken Hand geschriebene Überlieferung nahe. Die nicht betitelten Notizen beginnen mit den Worten »Spatium absolutum«, absoluter Raum. Leibniz nimmt hier ein mathematisches Themengebiet wieder auf, das ihn schon seit den Pariser Jahren beschäftigt. Es ist die Grundlegung einer neuartigen Geometrie, in der es um die räumliche Beziehung zwischen geometrischen Figuren oder Objekten geht. Die Bestimmung der wechselseitigen räumlichen Relation zwischen ihnen nennt Leibniz Situs, Lage oder Situation. Ihre systematische Untersuchung im Rahmen eines neuen symbolischen Formalismus, Analysis Situs. In seiner neuen Geometrie der Lage, die lange in seinen Manuskripten verschollen geblieben ist, werden wichtige Einsichten der mathematischen Topologie des 19. Jahrhunderts vorweggenommen. Leibniz hält zwar am euklidischen Begriff des dreidimensionalen Raumes, Länge, Breite und Höhe, fest, obwohl es ihm nicht gelingt, bisher ungelöste Probleme der klassischen Geometrie zu klären. Elliptische oder gekrümmte Räume kann er sich nur als Annahme vorstellen, glaubt aber nicht an deren Existenz. Doch gerade indem es ihm nicht gelingt, bestimmte geometrische Fragen zu klären, vollzieht sich ein wichtiger Schritt in Richtung der späteren, nicht-euklidischen Geometrie. Von hier aus kann Leibniz nun auch seine, gegen Newtons Begriff eines absoluten Raumes gerichtete Vorstellung eines relationalen Raumes präzisieren. Raum hat Leibniz zufolge keine von den Dingen abziehbare eigene Realität. Vielmehr existiert er nur als System der Beziehungen zwischen Dingen oder Elementen und nicht als ihr Behälter. Absoluter Raum ist also lediglich die Summe aller Beziehungen zwischen ihnen. Für sich genommen ist ein Element nur ein abstrakter Punkt, der sich erst von anderen unterscheiden lässt, wenn er eine Lagebeziehung zu ihnen eingeht. Mit seiner neuen Geometrie hofft Leibniz, solche Lagebeziehungen exakt analysieren zu können. Folglich kann Raum also als Struktursystem geometrisch beschreibbarer Relationsverhältnisse von Punkten definiert werden. Mathematische Punkte sind jedoch ideale Elemente, in der realen Welt entsprechen sie den Monaden, die ebenfalls ausdehnungslos sind und sich nicht als räumliche Entitäten fassen lassen. Als körperliche Phänomene lassen sich Monaden jedoch sehr wohl fassen, und zwar in Analogie zu Leibniz' Geometrie der Lage, nicht für sich betrachtet, sondern in Beziehung zu anderen. Mit dieser Analogie schlägt Leibniz die Brücke zwischen Geometrie und Monadologie, zwischen Mathematik und Ontologie. Ein Glück, dass er den sensiblen Feingeist Remand mit diesen komplexen Abstraktionen verschont hat, wo er doch schon ohne den Transfer in die Mathematik von Leibniz' Metaphysik reichlich überfordert gewesen ist. Mit Gott um die Wette rechnen. Und noch ein weiteres Gebiet seiner universalgelehrten Interessen will ihm an diesem Sonntag nicht aus dem Kopf gehen. Auch nach den mäßig geglückten Vorführungen seiner Rechenmaschine Anfang 1673 in London hat Leibniz kontinuierlich an einem mechanischen Apparat weitergearbeitet, der auf dem Zehnersystem basierend alle vier Grundrechenarten zuverlässig durchführen soll. Die feinmechanischen Herausforderungen sind enorm. Das betrifft vor allem die Staffelwalze, ein Eingabezahnrad mit gestaffelten Zähnen, das Leibniz in seinen jungen Jahren in Paris, vermutlich angeregt durch die dortige Uhrmacherkunst, erfunden hatte. Die Bewegungen der durch die Handkurbel gedrehten Staffelwalze müssen millimetergenau auf das mechanische Zählwerk übertragen werden. Erst in Helmstedt und nun im sächsischen Zeitz lässt Leibniz an mehreren Modellen seiner lebendigen Rechenbanken weiterbauen. Probleme macht immer wieder der sogenannte Zehnerübertrag, das Umschalten des Zählwerks zum Beispiel von 9999 plus 6 auf 10.005. Rudolf Christian Wagner in Helmstedt hatte vorgeschlagen, man könne in solchen Fällen einfach mit der Hand in die Maschine greifen und am Zahnrad drehen. Leibniz hatte dies entschieden abgelehnt. Er wollte eine Maschine, die ganz und gar automatisch und ohne manuelle Zusatzeingriffe rechnete. Noch immer ist der Durchbruch nicht gelungen. In Zeitz kümmert sich schon seit einer ganzen Weile Hofdiakon Gottfried Teuber um die Arbeiten an zwei Modellen des Rechenautomaten, der älteren und der jüngeren Maschine. Berichtet aber immer wieder von Problemen, die der beauftragte Handwerker, Automatopoeus, nicht lösen kann. Teubers letzter Brief vom 30. Juli ist in dieser Hinsicht wieder einmal ernüchternd gewesen. Dabei könnte eine solche Machina Arithmetica so praktisch sein. Kluge Menschen müssten sich nicht mit Tätigkeiten aufhalten, die maschinell erledigt werden könnten. Ein konkretes Anwendungsbeispiel hat Leibniz in Wien direkt vor seiner Haustür. Ganz in der Nähe seiner Unterkunft am Lugeck befindet sich eine Fleischhalle, wo an bestimmten Tagen Geflügel, Rind oder Wild verkauft wird, und für das genaue und schnelle Ausrechnen der Fleischpreise wäre eine mechanische Apparatur eine echte Hilfe. Und so gibt Leibniz die Hoffnung nicht auf. Die Konstruktion eines maschinellen Rechenkastens hat für ihn zudem symbolische Bedeutung. Er stellt die Fähigkeit des Menschen, einen Teil seiner Verstandesleistung, nämlich das Rechnen, in unbelebte Materie zu verpflanzen, sodass die Zahlen sich selbst rechnen könnten, in Analogie zu der, freilich weitaus größeren Leistung Gottes, organischen Maschinen, also natürlichen Geschöpfen, Geist einzuhauchen. Apparativ unterstützen lässt sich menschliches Denken und Handeln auf mannigfache Weise. Leibniz probiert sich nicht nur an dekadischen oder dyadischen Rechenmaschinen, sondern ebenso an Instrumenten für geometrische Zeichnungen, an Rechenstäben und mechanischen Rechengeräten, Analogrechnern, ja sogar an einer Machina Combinatoria. In Bezug auf die Anfertigung von Maschinen kann er sich vieles vorstellen. Er hält es sogar für möglich, dass man eines Tages Schiffe bauen könnte, die von selbst in einen Hafen einlaufen, oder Automaten, die quer durch die Stadt gehen und an bestimmten Straßenecken abbiegen. Zuletzt hat er dies in einem seiner Wiener Texte ausgeführt, der ebenfalls der Sammelhandschrift für Prinz Eugen beigelegt ist. Leibniz war damit durchaus ein Visionär autonomer Fortbewegung. Trotz solch hoher Erwartungen an die Leistungsfähigkeit von Technik und maschineller Fertigung lässt er allerdings die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wir können Gott in seinen Geschöpfen erkennen, sagt er. Doch das Wahrnehmungsvermögen selbst so kleiner Wesen wie der Fliege zu verstehen, fällt uns schwer. Nicht einmal die komplizierteste Maschine kann den kleinen Plagegeistern jemals das Wasser reichen. So einfach und schlicht ihre kleinen, unmerklichen Perzeptionen auch sein mögen, eine Maschine wird sie niemals nachahmen können. Leibniz betont in diesem Zusammenhang vor allem die Untrennbarkeit von Geist und Körper, die dem unüberwindbar entgegenstehe. Empfindung, Wahrnehmung und Bewusstsein, davon ist er überzeugt, lassen sich nicht künstlich herstellen. Gerade der Maschinenbauer Leibniz würde heutigen Erwartungen an Robotik und künstliche Intelligenz eine klare Grenze setzen. Seelen ohne Fenster? Wie seltsam sich die Dinge entwickeln können. Just an diesem Wochenende, dem 25. und 26. August, beginnt in Leibniz inmitten von Aufbruchsstimmung und hektischer Reisevorbereitung allmählich der Gedanke zu reifen, dass es womöglich gar nicht sinnvoll wäre, so schnell wie möglich nach Hannover zu eilen. Er würde, was das Welfengeschichtsprojekt betrifft, seinem Dienstherrn immer noch mit leeren Händen gegenübertreten. Keine guten Karten also, wenn man Hofhistoriograf in London werden will. Vielleicht ist es besser zu warten, bis Georg Ludwig schon in London ist, so dass Leibniz ihm später nach England folgen kann. Länger in Wien zu bleiben, würde andererseits aber auch keinen guten Eindruck machen. Er müsste zumindest bald in Richtung Hannover aufbrechen, könnte sich aber unterwegs durchaus etwas Zeit lassen, zum Beispiel in Zeitz ein paar Tage Zwischenstationen einlegen, um bei den Arbeiten an den Rechenmaschinen nach dem Rechten zu schauen. Keine schlechte Idee. Mehr denn je wirkt Leibniz innerlich zerrissen und unentschlossen. In dem Haus am Lugeck, wo er schon so lange logiert, soll früher, davon hat er gehört, der berühmte Paracelsus gewohnt haben. Und Wallenstein soll einst im oberen Teil des Turmes astronomische Beobachtungen durchgeführt haben. Der Name, erinnert Leibniz sich, stammt von dem Ratsherrn und Kaufmann Georg Federl, der das Haus 1590 gekauft und ausgebaut hat. Von seinem Fenster im Turmgebäude des Federlhofs hat Leibniz einen weiten Blick über die Dächer der Häuser in den engen Gassen der Altstadt. Wie oft mag er sich dabei einsam oder traurig gefühlt haben, sich gefragt haben, wohin er eigentlich gehört. Nach Wien, wo der Kaiserhof mal zum Greifen nah, mal unerreichbar fern scheint, oder nach Hannover, wo er sich dem Hof auch nicht näher fühlt. An diesem Sonntag jedenfalls liegt Abschied in der Luft. Leibniz' Unterkünfte, wie das Appartement am Lugeck, sind Orte des Übergangs. Die Manuskripte auf seinem Tisch spiegeln dieses Dazwischensein, das Transitorische, wider. Noch immer ist Leibniz nirgendwo wirklich angekommen. Wandel scheint die einzige Konstante in seinem Leben zu sein. Was lange ein Ausdruck von Dynamik und Beweglichkeit gewesen ist, entwickelt sich nun allmählich zu etwas anderem. Mit aller Welt vernetzt und doch irgendwie einsam und allein, dieser Zustand des inneren Zwiespalts hat sich gerade in Wien noch einmal zugespitzt. Das scheint auch in den philosophischen Manuskripten der letzten Monate auf. Die darin zu findenden Grundsätze und Motive sind nicht neu. Die einfache Substanz oder Monade als Spiegel des Universums, die aktive innere Kraft, die verworrene und die klare Perzeption als Repräsentation des Vielen in der Einheit, der Raum als Ordnung des Koexistenten, die Zeit als Ordnung des Nicht-Gleichzeitig-Seienden, der zureichende Grund von allem, nichts geschieht ohne Ursache, das Nicht-Vergehen alles Lebendigen, die Natur als kontinuierlicher Zusammenhang, die Notwendigkeit der Übel und die überall zu findende präetablierte oder prästabilierte Harmonie in und zwischen den Dingen. Alles sei, schreibt Leibniz in den Prinzip, auf diese Weise in größtmöglicher Ordnung und Übereinstimmung ein für allemal geregelt. Die Gegenwart ist schwanger mit dem, was kommen wird. Die Zukunft lässt sich in der Vergangenheit lesen. Das Entfernte ist im Nahen ausgedrückt. Man könnte die Schönheit des Universums in jeder Seele erkennen, wenn man all ihre Falten, die sich wahrnehmbar nur mit der Zeit öffnen, auseinanderfalten könnte. Neu ist auch nicht, dass Leibniz die Welt als radikale Vereinzelung und zugleich als radikale Vernetzung alles Einzelnen denkt. Wie kann etwas vollkommen auf sich bezogen und zugleich mit der ganzen Welt verflochten sein? Schon immer befanden sich diese beiden Momente in Leibniz' Philosophie in einem Spannungsverhältnis. In den Aufzeichnungen des letzten halben Jahres hat sich diese Spannung jedoch weiter verschärft. Ja, sie ist so groß geworden, dass der innere Zusammenhang seiner Philosophie zu zerreißen droht. Sichtbar wird diese Zerreißprobe in zwei zentralen Metaphern der Monadologie, der Mühle und der Fensterlosigkeit. Die erste bezieht sich auf die körperliche Verfasstheit des menschlichen Geistes. Angenommen, es gäbe eine Maschine, die wie Menschen fühlen und denken könnte. Und sie ließe sich als derart groß proportioniert vorstellen, dass man in sie hineingehen könnte wie in eine Mühle. Vielleicht denkt Leibniz hier unbewusst an seine Harzer Windmühlen. Jedenfalls, wir könnten darin nur Teile finden, die sich bewegen und gegenseitig stoßen. In heutiger Terminologie etwa Neuronen und Synapsen. Nicht aber den Geist selbst erkennen. Die andere Metapher lautet, die Monaden haben keine Fenster, durch die irgendetwas eintreten oder austreten könnte. In ähnlicher Form findet sich die Äußerung schon früher, doch wirkt sie hier resoluter und apodiktischer denn je. Wie Leibniz diese Aussage genau verstanden wissen will, ist bis heute umstritten. Sie zielt zumindest in zwei Richtungen. Zum einen auf das Verhältnis zwischen Körper und Seele. Leibniz geht davon aus, dass es zwischen beiden keinen direkten Austausch gibt, sondern dass sie sich unabhängig voneinander im Gleichklang befinden, so wie zwei getrennte Uhren, die vollkommen synchron laufen. In einem weiteren Sinne betrifft seine Aussage das Verhältnis des Individuums zur Außenwelt. Hier lehnt er ebenfalls eine direkte Beziehung ab, nimmt aber an, dass Reize von außen indirekt aufgenommen und von innen heraus beantwortet werden, und zwar in Form einer Expression oder Repräsentation. Leibniz erweist sich hier wieder einmal als Philosoph des Indirekten und Mittelbaren, des gebrochen Übertragenen und Unbewussten. Damit öffnet er die Tür zu einem differenzierten Verständnis menschlicher Erkenntnis. So lässt sich von der Fensterlosigkeitsthese die Brücke schlagen zu modernen Ansätzen der Hirnforschung, die das Gehirn als etwas verstehen, das nicht auf Außenreize reagiert, sondern sich auf Basis der im Gedächtnis gespeicherten Erfahrung proaktiv auf erwartbare Reize einstellt und dieses Agieren nur gelegentlich oder partiell mit aktuellen Inputs abgleicht. So berühmt Leibniz' Diktum »Monaden hätten keine Fenster« auch ist, bislang wurde kaum untersucht, woher er Anregungen für seine pointierte Vorstellung bekommen haben könnte. Sicherlich hat er dabei an Descartes gedacht, der sich fragte, ob all die Leute, die er von seinem Fenster aus auf der Straße sehe, bloße Automaten seien, die Hüte und Kleider tragen. Vielleicht musste er auch an eine scherzhafte Passage bei Belle denken, über jene neugierige Frau in der Rue Saint-Honoré, die niemals aus ihrem Fenster schauen konnte, ohne dass ihr Blick das Vorbeifahren einer Kutsche verursachte. Freilich, Fenster beziehungsweise deren Nichtvorhandensein sind hier nur als bildliche Anschauung für die Fundamentalfragen des Zugangs und des Austausches zwischen dem Ich und der Welt, zwischen Seele und Körper zu verstehen. Aber hat Leibniz möglicherweise auch konkrete Beispiele vor Augen? Etwa die großen farbigen Kirchenfenster mit Bibelmotiven des nahegelegenen Stephansdoms? Oder denkt er vielleicht an die zum Schutz vor Dieben stark vergitterten Fenster in den engen Gassen rund um den Lugeckplatz? Oder gar an die winzig kleinen Fenster in den Türen der Wiener Stadtapotheken, durch die während der Pest Medikamente herausgereicht wurden? Auf jeden Fall haftet beiden Metaphern etwas Melancholisches und Defizitäres an. In die Mühle kann man hineingehen, den auf diese Weise vergrößerten Geist jedoch nicht erkennen. Nichts außer Stangen und Balken. Wer hierher gekommen ist, um zu beobachten, wie Denken und Bewusstsein funktionieren, wird enttäuscht. Schlimmer noch die Monade. Nichts und niemand kann hier herein oder heraus. Das Ich scheint unzugänglich, für alle Ewigkeit in sich gefangen. In beiden Fällen schwingt also etwas Trostloses mit. Alles ist mit allem verbunden, schön und gut, doch was da mit wem und wie verbunden ist, scheint eine Leerstelle zu bleiben. Monaden spiegeln sich gegenseitig und die Welt. Sie selbst aber bleiben seltsam unsichtbar, so wie wir im Spiegel das erkennen, was er spiegelt, nicht aber den Spiegel selbst. Ein Fenster, so könnte man sagen, suggeriert, dass es etwas dahinter gibt, auch wenn es nur eine Leere sein mag. Ein Spiegel hingegen suggeriert unendliche Tiefe, aber kein dahinter. Die Welt als labyrinthisches Spiegelkabinett, hinter strahlenden Reflexionen und leuchtenden Blitzen jedoch nichts als Dunkelheit und Isolation? Kein Sonnenstrahl, kein Lächeln, das in unsere Seelen dringt, sondern außen abprallt und nur zurückgeworfen wird? Indirekt spiegelt sich in dieser Vorstellung auch ein wenig Leibniz' Wiener Zerrissenheit wider. Er stand mit vielen Menschen in Kontakt, wirkte dabei aber doch irgendwie allein und verloren, wie durch ein geschlossenes Fenster von seinen Mitmenschen getrennt. dass in diesen Wochen eines verregneten Sommers nur selten Sonnenschein durch sein eigenes Fenster im Federlhof drang, mochte diesen Eindruck noch verstärkt haben. Auf der anderen Seite jedoch haben die beiden Motive, Fensterlosigkeit und Mühle, zugleich etwas Hoffnungsvolles. Der in der Mühle nicht erkennbare Geist bleibt frei, lässt sich weder in eine Maschine einsperren noch als Maschine nachbauen. Und fensterlos zu sein impliziert zugleich, die ganze Welt, ihre Fülle, ihren Reichtum in sich zu tragen. Monaden haben keine Fenster, weil sie selbst Fenster sind. Gäbe es nur Gott und mich, wäre das ganze Universum in seiner Vielfalt und Schönheit gleichwohl in mir vorhanden. An diesem positiven Verständnis setzt Leibniz' Bemühen letztlich an. Nichts ist ihm wichtiger als seine eigene Freiheit und Unabhängigkeit. Er will allen, insbesondere den Mächtigen der Politik, dienen, aber niemandem untertan sein. Letztlich strebt er an, weder in Wien noch in Hannover, London oder sonst wo festgebunden zu sein. In seinem Brief von gestern, der vermutlich noch auf seinem Tisch im Federlhof liegt, bietet er Kaiser Karl dem VI. An, in dessen Diensten künftig zwischen Wien und London als eine Art Sonderbotschafter zu pendeln. Sollte meine Hin- und Herreise dazu dienen, schreibt Leibniz, Lichtvolles zwischen beiden Majestäten auszutauschen, so werde er sich glückselig schätzen. Leibniz sieht sich als Medium des Austausches, möchte ein Fenster öffnen, damit die Entscheider über große Weltveränderungen einander begegnen können. Tomorrow never knows. Insofern ist Leibniz sich ein Leben lang treu geblieben. Er will auch im hohen Alter nichts anderes sein als das, was er immer sein wollte, ein Rolling Stone zwischen den Höfen Europas. Leibniz ist weder ein erfolgreicher, heimlicher Strippenzieher der großen Politik, noch ein gescheiterter, überambitionierter Staatsdiener. Vielmehr lässt er sich einer Gruppe von Geschäftsleuten, Gelehrten und Künstlern zuordnen, die auf ihren Reisen die politischen Eliten mit Informationen versorgen. Es handelt sich um doppelte Agenten, zum einen, weil sie dies neben ihrem eigentlichen Beruf tun, zum anderen, weil sie sich nicht nur einer Seite verpflichtet fühlen. Als informelle Informanten unterstützen sie die offizielle Politik, indem sie wichtige Fragen konkurrierender Mächte vordiskutieren, Meinungsbilder einholen und politische Stimmungslagen ausloten, um auf diese Weise das Handeln der politisch Verantwortlichen vorzubereiten. In einer Zeit, in der politische Kommunikation stark verzögert über größere Räume hinweg funktionieren muss, ist diese Form des politischen Austastens von enormer Bedeutung. Das weiß auch Leibniz und versucht, den Spielraum, der sich dabei öffnet, als virtuellen Ort wissenschaftlicher und philosophischer Freiheit zu nutzen. Gleich mehreren Potentaten seine Dienste anzubieten, scheint nach dieser Logik den Freiraum nur noch zu vergrößern. Aber kann das überhaupt gut gehen? In den nächsten Tagen nach dem 26. August werden die Nachrichten aus Hannover eintreffen, dass der zu kürende neue König nun bald nach London aufbrechen werde. Der Kurprinz Georg August, jetzt Prinz von Wales, hingegen mit seiner Gemahlin Caroline Wilhelmine erst einige Wochen später nachzureisen gedenke. Am 29. August, nachdem Leibniz erfahren hat, dass Prinz Eugen aus Wien tatsächlich nach Baden abgereist ist, wird er seinen Diener Hodann anweisen, ihm keine Briefe mehr nach Wien weiterzuleiten, da er sich erstens auf den Weg machen werde. Eilig hatte er es jedoch nicht, macht unterwegs mehrmals Zwischenhalt, auch in Zeitz bei Teuber, um die Arbeiten an den Rechenmaschinen in Augenschein zu nehmen. In Hannover am 14. September angekommen, wird er jedoch weder später im Gefolge der Prinzessin von Wales nach London reisen, noch jemals nach Wien zurückkehren. Eine erhoffte Übersiedlung nach Paris im darauffolgenden Jahr schlägt ebenso fehl wie eine im Sommer 1716 für das nächste Frühjahr geplante Wien-Reise. Wäre ihm der Tod am 14. November nicht dazwischen gekommen, hätte er seine bevorzugte Existenzform des Unterwegsseins wohl noch weiter zelebriert. Das ganze Leben auf dem Sprung zu sein, In diesem Wissen kann Leibniz auch an jenem späten Augustsonntag 1714 in Wien ruhig und gelassen jedem Sturm entgegensehen, der ihm noch entgegenwehen mag. Komme, was wolle, Hauptsache in Bewegung und niemals Stillstand. Hannover, 2. Juli 1716. Mit Anlauf in die Zukunft, spiralförmiger Fortschritt und nachmenschliche Vernunft. Über sich hinausdenken. Zwei große Feldherren haben heute Großes vor. In Wien bricht Prinz Eugen unter den Segenswünschen des Kaisers und der Stadtbevölkerung nach Süden auf, um das osmanische Heer aus den restlichen Gebieten Ungarns und vom gesamten Balkan zu vertreiben. Zur selben Zeit bereitet Zar Peter I. in Schwerin seine baldige Abreise nach Dänemark vor. Er plant, von dort zum entscheidenden Schlag gegen Schweden auszuholen. Die beiden Staatsmänner streben in unterschiedliche Himmelsrichtungen. Gemeinsam ist ihnen nicht nur ein ausgeprägtes Verlangen nach Macht und Eroberung, sondern ebenso eine Schwäche für Wissenschaft und Kultur. Ideale Voraussetzungen also, um für Leibniz weiterhin als Adressaten seiner Weltoptimierungspläne in Frage zu kommen. Prinz Eugens Kontakte zum gelehrten Universaltalent sind auch nach dessen Rückkehr nach Hannover nicht abgerissen. Die mögliche Gründung einer Wissenschaftsakademie in Wien beispielsweise steht trotz anhaltender Finanzierungsprobleme immer noch im Raum. Und auch der Zar lässt sich gerne von seinem geheimen Justizrat aus Deutschland, auch wenn der russische Titel mehr symbolisch zu verstehen ist, beraten. Zuletzt vor einigen Tagen, als sich beide erneut persönlich begegnet sind. Apropos. Was macht eigentlich Leibniz an diesem 2. Juli? Wenig überraschend sitzt er heute in seinem Arbeitszimmer zu Hause in der Schmiedestraße, brütet über Manuskripten und Büchern, exzerpiert, macht sich Notizen und verfasst Briefe. Er weiß, dass es so nicht endlos weitergehen kann. Man wird ja schließlich nicht jünger. Gestern hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert. Tag ein, Tag aus wiederholt sich vieles. Doch ein und derselbe Tag wird bestimmt nicht noch einmal so oder ähnlich zurückkommen. Oder doch? Was wäre, wenn Zeit nicht linear verliefe, sondern kreisförmig? Wenn nicht alles unwiederbringlich verginge, sondern eines Tages wiederkehrte? Mehr spielerisch als ernsthaft hat sich Leibniz ein Jahr zuvor schon einmal ausgemalt, wie es wäre, wenn Zeit sich im Kreis drehen und er selbst abermals auftauchen würde. Genauso wie jetzt, als Gelehrter in Hannover an der Leine lebend, mit der Welfengeschichte befasst und Briefe an seine Korrespondenzpartner in aller Welt schreibend. Der 2. Juli ist wieder so ein Tag, an dem ihm solche Dinge durch den Kopf gehen. Ein Tag, an dem er darüber nachdenkt, was Zeit ist, wie sich das Leben auf der Erde entwickelt hat und wie es in Zukunft weitergehen wird. Es sind Fragen, über die er schon sein Leben lang nachgedacht hat. Nun aber, am Ende seiner eigenen Tage, er wird dieses Jahr nicht überleben, treten sie besonders in den Vordergrund. Auf welche Weise das geschieht, in welcher Form sich diese Fragen wechselseitig durchdringen und verdichten, das lässt sich bei Leibniz an diesem frühen Sommertag sehr gut beobachten. In Saft und Kraft. Wie lange Wien schon zurückliegt. In Hannover holt ihn die Vergangenheit schonungslos ein, genauer gesagt die Vergangenheit des Welfenhauses, die ja Gegenstand eines monumentalen Geschichtswerks werden soll, das aber immer noch nicht abgeschlossen ist. Jegliche Ambitionen, die Leine schnell wieder zu verlassen, werden seit Herbst 1714 systematisch von Leibniz Vorgesetzten am englischen Hof und von der in Kurhannover zurückgelassenen Restregierung im Keim erstickt. Premierminister Bernsdorf hat ihm unmissverständlich klargemacht, er müsse erst das Werk zur Welfengeschichte vorlegen, bevor er sich ernsthaft Hoffnung auf das Historiographenamt in London machen könne. Viel Vertrauen haben seine Dienstherren indes nicht mehr. Eckhardt, Leibniz Sekretär und Mitarbeiter bei der historischen Quellenarbeit, wird heimlich als mögliche Alternative gehandelt, falls Leibniz sich als Totalausfall erweisen sollte. Trotz klarer Ansage der britisch-hannoverischen Regierung sieht sich Leibniz jedoch keineswegs veranlasst, seine unzähligen anderen Betätigungsfelder zu vernachlässigen. So laufen die Arbeiten an den Rechenmaschinen weiter. Rezensionen und Aufsätze werden veröffentlicht. Der Prioritäts- und Plagiatsstreit mit Newton und seinen Anhängern um die Infinitesimalrechnung geht in eine weitere Runde. Neue Bücher werden angeschafft und kürzere Reisen nach Braunschweig oder Wolfenbüttel unternommen. Nur vor Ort ist es weniger abwechslungsreich als früher. Die fast täglichen Kutschfahrten nach Herrenhausen bleiben aus. Nach dem Tod Sophies und dem Weggang Carolines, jetzt Prinzessin von Wales, sind Leibniz' Gesprächspartner noch weniger geworden. Doch langweilig ist ihm keineswegs. Über seine Briefbeziehungen kann Leibniz nach wie vor die weite Welt in seine kleine Studierstube hereinholen. Wenn nur nicht die Schmerzen wären. Seine chronischen Gelenkleiden und die Entzündungen an den Beinen, die das Gehen zur Qual machen, sind schlimmer geworden. Aber Leibniz lässt sich nicht unterkriegen. Lange Zeit das Arbeitszimmer nicht verlassen zu können, ist nicht das Schlechteste. Noch immer erscheint ihm die Zeit darin zu kurz. Das ist Glück im Unglück, hatte er vor ein paar Monaten an Raymond geschrieben. Man braucht kein Metaphysiker zu sein, um einen solchen Satz zu formulieren. Aber praktisch ist es schon, eine Philosophie bei der Hand zu haben, die sich nicht nur aus dem alltäglichen Leben ableitet, sondern sich auch in dieses zurückführen lässt. Wenn Leibniz studiert und schreibt, sind die Schmerzen wie weggeblasen. Er ist keineswegs hinfällig geworden, seine Schreibaktivität hat nicht abgenommen. Das meiste, was er vorhabe und plane, lamentiert er zuweilen, werde er selbst wohl nicht mehr erleben. Aber das stört ihn wenig, solange es ihn am Leben hält, wenn er über diese Themen spricht und schreibt. Lange nahm man an, Leibniz' Aktionismus habe in seinem letzten Lebensjahr, bedingt durch schwindende Kräfte und zunehmende Gebrechlichkeit, rapide nachgelassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Allein das Briefaufkommen spricht Bände. Gilt nach älteren Berechnungen die Zeit zwischen 1699 und 1704 als Höhepunkt des Umfangs der Leibniz-Korrespondenz, sieht es nach neueren Untersuchungen anders aus. Den 872 für 1699 nachgewiesenen Briefen von und an Leibniz stehen 850 bis 900 geschätzte Briefe für 1716 gegenüber. Von einem Rückgang der Korrespondenzaktivität kann also keine Rede sein. So nimmt sich Leibniz auch an diesem Donnerstag ausgiebig Zeit, um mehrere, teils längere Schreiben zu verfassen. Und abermals ist der Radius ihrer Versendung grenzüberschreitend. Die Briefe des heutigen Tages, soweit nachweisbar, gehen nach Wien zu Theobald Schöttl mit einer Beilage vermutlich für dessen Sohn Josef, an den Jesuitenpater Ferdinand Orban in Düsseldorf, in die Schweiz zu Louis Bourget, dazu später mehr, sowie nach Italien zum Herzog von Modena Rinaldo d'Este und an Ludovico Antonio Muratori. Leibniz teilt vermischte Nachrichten mit, tauscht Neuigkeiten aus und pflegt seine Kontakte. Im Brief an den kaiserlichen Türsteher Schöttl kommt auch Mathematisches zur Sprache. Es geht um magische Quadrate und magische Würfel, Cubi Magici, zu denen Leibniz, aber auch Josef Schöttl und der Mathematiker Augustinus Thomas a Sancto Josefo geforscht haben. Orban wird von Leibniz angehalten, er möge die Jesuitenmissionare in Südamerika bitten, Informationen über Pflanzen und Tiere aus Paraguay zu sammeln. Er hofft außerdem, dass der Streit der Jesuiten mit dem Papst um die richtige Form der Verbreitung des Christentums in China, der Ritenstreit, bald beigelegt werde. Bourget erhält von Leibniz das Versprechen, er werde einen Freund Bourgets, der nach London fahren möchte, mit einem Empfehlungsschreiben unterstützen. In den Briefen an den Herzog von Modena und den Historiker Muratori geht es vorrangig um die Geschichte der Welfen und der Äste. Schon länger zieht sich mit Muratori ein quälender Streit wegen zurückgehaltener Manuskripte hin. Zu den Quellen. Alles scheint also wie üblich zu sein. Aus dem Tagesgeschäft ragt an diesem 2. Juli jedoch vor allem eines heraus: Leibniz' jüngstes Treffen mit dem russischen Zaren. Bourget und Schöttl schildert er ausführlich diese aufregende Neuigkeit. Er hat Peter I. in der zurückliegenden Woche auf einer Trink- und Bäderkur in Pyrmont sowie im Herrenhäuser Schloss getroffen und mehrmals mit ihm gesprochen, bevor der Zar am vergangenen Sonntag in Richtung Ostseeküste abgereist ist. Ich kann nicht genug die Lebendigkeit und das Urteilsvermögen dieses großen Prinzen bewundern, schreibt Leibniz an Bourget. Der Zar lasse geschickte Leute von überall herkommen und, wenn er sich mit ihnen unterhält, sind sie erstaunt, so gewandt angesprochen zu werden. Tatsächlich hat Zar Peter seinen Aufenthalt im Kurort genutzt, um qualifizierte Arbeitskräfte aus Deutschland anzuwerben. Schmiede, Schlosser, Baumeister, Weber und Zimmerleute, die mit ihren Familien direkt von Pyrmont aus nach Russland übersiedeln sollen. Leibniz hat am 2. Juli alles noch lebendig vor Augen. Die Audienzen mit hochrangigen Angehörigen des Zarenhofes, die Vorkoster, die das Wasser aus dem Pyrmonter Sauerbrunnen zu probieren hatten. Der Zar, wie er sich über den Mangel an Wein beschwerte. Das Unterhaltungsprogramm mit Harzer Bergmusikanten und fahrenden Gauklern, die dressierte Bären vortanzen ließen. Die Wettspiele im Kurhaus oder draußen auf der Allee, die Schaukeln in Gestalt von Schwänen und Raubtieren, die den jungen adeligen Damen zum Zeitvertreib dienten. Für Leibniz eine willkommene Abwechslung, weniger wegen des bunten Bädervergnügens, eher weil er mit direkten Kontakten zur politischen Elite derzeit nicht gerade verwöhnt ist. Selbst sein eigener Dienstherr George I. hat sich seit seiner Übersiedlung nach London nicht mehr in seinen alten Stammlanden blicken lassen. Umso aufregender, dass der Zar in diesem Sommer zu Besuch ist, bietet es Leibniz doch die Möglichkeit, einem einflussreichen Potentaten verschiedene seiner Vorhaben und Pläne zu unterbreiten. Wie bei den ersten Treffen mit Peter I. in Torgau 1711 und Karlsbad 1712, versucht Leibniz erneut, den Zaren für zahlreiche Projekte zu gewinnen. Dazu zählt etwa eine Forschungsexpedition nach Sibirien und an die asiatische Pazifikküste. Leibniz verspricht sich hiervon zum Beispiel die Durchführung von Messungen erdmagnetischer Felder, um damit, so seine Hoffnung, die für die Schifffahrt wichtigen Längenmeridiane berechnen zu können. Sein Enthusiasmus ist ungebrochen, als er am 2. Juli an Bourget schreibt: Der Zar informiert sich über alle mechanischen Künste, aber seine große Neugier gilt allem im Zusammenhang mit der Schifffahrt. Daher liebt er auch die Astronomie und die Geographie. Ich hoffe, dass wir durch seine Hilfe erfahren werden, ob Asien mit Amerika zusammenhängt. Gleich in mehrfacher Hinsicht ist Leibniz daran interessiert. Gäbe es eine Landverbindung zwischen dem Nordosten Sibiriens und Alaska, dann ließe sich erklären, wie Noahs Nachfahren nach Nord- und Südamerika gelangen konnten. Eine wichtige Frage in der Geschichte der Völkerwanderungen wäre damit geklärt. Existiert keine solche Landbrücke, könnte man nach einer nördlichen Seeroute durch das Polarmeer Ausschau halten, über die man von Nordeuropa den Pazifik und damit die lukrativen Märkte von China bis Südostasien erreichen könnte. Die alte Idee einer alternativen Silberroute über den Ostseeraum hat Leibniz nie ganz aufgegeben. Sein Synergiedenken beginnt Fahrt aufzunehmen. Er verspricht dem Zaren in Pyrmont, ihm bald ein Exemplar seiner Rechenmaschine auszuliefern, die der Zar dem persischen König oder dem chinesischen Kaiser als Geschenk überreichen könnte. Wie früher scheinen sich verschiedenste Ideen und Pläne wie von selbst zu ergänzen, angereichert mit der für Leibniz entscheidenden Komponente zu ihrer Realisierung, mit fürstlicher Macht. Das Treffen am Pyrmonter Sauerbrunnen wirkt auf ihn wie ein Jungbrunnen. Für ein neues Europa. Gerade in den letzten Jahren ist Russland für Leibniz zum Hoffnungsträger eines neuen Europas geworden. Schon früh hat er sich für das aus damaliger Sicht außerhalb Europas liegende Riesenreich interessiert. In der durch Peter den Ersten forcierten Öffnung Russlands nach Westen sieht er eine enorme Chance für den zivilisatorischen Fortschritt der Menschheit. Während Russland anfänglich die Funktion einer Brücke zwischen Europa und China, etwa in Form sicherer Handelswege, zugedacht war, ist es zunehmend ins Zentrum Leibnizer Globalstrategien gerückt. Er bezeichnet Russland wiederholt als Tabula rasa, als unbeschriebenes Blatt oder als neuen Topf und meint damit, dass Russlands Kultur und Zivilisation formbar seien, was die Möglichkeit biete, positive Errungenschaften aus Europa dorthin zu übertragen, ohne Fehler und Fehlentwicklungen zu übernehmen. Vom Reformwillen des Zaren überzeugt, befeuert er ihn in diesem Sommer ein weiteres Mal mit einer Reihe von Denkschriften und Projektskizzen, in denen er die Umgestaltung aller gesellschaftlichen Bereiche umreißt: Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Militär, Wissenschaft und Forschung, Handwerk und Bildung. Wieder einmal denkt Leibniz alles konsequent zu Ende, bis ins kleinste Detail, im Bereich der Bildung etwa hinunter bis zu den Kinderschulen und dem, was sie zu leisten haben. Sie sollen neben den Tugend- und Sprach- auch Kunstschulen sein, darin die Kinder den Grund der Künste und Wissenschaften lernen. Kunstschulen sollen solche Schulen zugleich sein, damit die Kinder darin lernen, einen Katechismus als Auszug aus der Heiligen Schrift, dann ferner etwas von der Logika oder Schlusskunst, Musik, Rechnen, Zeichnen, teils auch Schnitzen, Drechseln, Feldmessen und Haushalterssachen, benebens den Anfang vom Gebrauch der Waffen und der Reitkunst, alles nach eines jeden Natur und Neigung. In Leibniz' Augen ist Russland jedoch keineswegs eine leere Projektionsfläche utopischer Europafantasien. Er ist gut informiert über Land und Leute und ständig bemüht, sein Wissen zu erweitern, beispielsweise über geografische Zusammenhänge. So sucht er nach einer Möglichkeit, von Europa nach China auf russischen und sibirischen Flüssen zu gelangen, die man im Winter auch mit Schlitten bereisen könnte. Dazu studiert er unablässig Reiseberichte und versucht, die beschriebenen Routen auf Kartenmaterial nachzuvollziehen, vor allem auf der seinerzeit maßgeblichen Asienkarte des holländischen Geographen Nicolaas Witsen. Erfolg und Misserfolg der Leibnizschen Informationsakquise liegen dicht beieinander. Obwohl er als geheimer Justizrat offiziell Teil des russischen Hofstaates ist, gelingt es ihm meist nur bedingt, an Informationen aus dem Innern des zaristischen Machtapparats heranzukommen. Das ist auch an den Quellen von Pyrmont nicht anders, denn trotz der gewährten Audienzen weiht der Zar Leibniz nicht gerade offenherzig in seine Pläne ein. Leibniz' Vision von Russland als Europas Zukunft setzt zum einen auf die russischen Reformkräfte um den eurozentrischen Zaren, zum anderen auf migrationswillige Europäer, nicht nur auf Handwerker wie die in Pyrmont angeworbenen, sondern vor allem auf fähige Wissenschaftler, die man ins Russische Reich schicken könnte. Der Schweizer Gelehrte Johann Jakob Scheuchzer etwa, der gerade auf der Suche nach einer Anstellung ist, soll dazu bewegt werden, die vakant gewordene Position eines Leibarztes des Zaren zu besetzen. Als solcher könnte er naturwissenschaftliche Forschungsexpeditionen nach Sibirien initiieren und an der Gründung von wissenschaftlichen Zirkeln mitwirken. Doch auch hier muss Leibniz Rückschläge hinnehmen. Nach zähen Verhandlungen mit der russischen Administration erwirkt er endlich für Scheuchzer den Ruf nach St. Petersburg, der es dann aber vorzieht, in Zürich zu bleiben. Dort möchte er die Alpen erforschen, zu dieser Zeit ein ebenso jungfräuliches Land der Naturforschung wie die Tundren und Steppen Ostrusslands. Bei Scheuchzers Entscheidung mögen die warnenden Stimmen seiner Kollegen aus Frankreich und England, die Sitten in dem fernen Reich seien roh, brutal und derb, durchaus eine Rolle gespielt haben. Vor allem in den Briefen an Bourget macht sich Leibniz massive Enttäuschung über Scheuchzers Ablehnung Luft. Leibniz' langer Atem zahlt sich aus, wenn auch für ihn nur posthum. Wie ein Floh im Ohr wirken seine Akademiepläne bei Zar Peter nach, bis schließlich, auch nach dessen Tod, 1725 tatsächlich eine wissenschaftliche Akademie in Russland mit maßgeblicher Unterstützung europäischer Gelehrter gegründet wird. Zumindest in Darstellung und Wortwahl sind die Russlandpläne fest in Leibniz' Weltbild eingepasst. In einer im Zusammenhang des Pyrmonter Treffens verfassten Denkschrift zur Neugestaltung russischer Staatsministerien zählt er die »zarische Majestät« zu den vorbildlichen souveränen Monarchen. Sie hätten als Götter dieser Welt ihre Regierung nach dem Modell Gottes eingerichtet, der durch seine unsichtbare Hand alles weislich und ordentlich regiere. Proben dieser großartigen Leistung sieht Europa mit erstaunenden Augen an. Europa muss, so Leibniz, in Russland investieren, um selbst vorwärts zu kommen. Das Zarenreich erscheint ihm wie eine notwendige Etappe im göttlichen Heilsplan zivilisatorischen Voranschreitens. Mögliche Stolpersteine und Hindernisse auf diesem Weg wendet er ins Positive. Was vielen anderen Europäern wie ein Rückschritt vorkommen mag, weil sie das riesige Reich im Osten noch auf einer tieferen Stufe gesellschaftlicher Entwicklung wähnen, ist in Wahrheit, davon ist Leibniz an diesem 2. Juli einmal mehr überzeugt, ein großer Sprung nach vorne. Gute Laune, eingetrübt. Trotz aller Euphorie hat Leibniz gelernt, in kleinen Schritten zu denken. Ein Bündnis zwischen Russland und Österreich könnte ein solcher Schritt sein. Oder die Vermittlung europäischer Wissenschaftler an den Zarenhof. Über das Pyrmonter-Treffen schreibt er am 2. Juli an Schöttl, um dem Wiener Hofstaat zu signalisieren, dass er weiterhin über einen guten Draht zum russischen Herrscher verfügt, sowie an Bourget, in der Hoffnung, dieser könne ihm bei der Suche nach Ersatz für die geplatzte Berufung Scheuchzers nach St. Petersburg behilflich sein. Seine noch nachklingende Hochstimmung über die Kurbrunnengespräche der letzten Woche wird an diesem Donnerstag jedoch getrübt durch eine anhaltende Kontroverse. Trotz der schönen Erinnerung an Pyrmont ist er heute vor allem eines: genervt. Zu lange schon schleppt sich seine Auseinandersetzung mit dem anglikanischen Theologen Samuel Clarke hin. Begonnen hat alles im letzten November. Prinzessin Caroline, immer noch bemüht, seine Interessen in London zu vertreten, bittet ihn um Stellungnahme zu einigen philosophischen und theologischen Fragen. Leibniz, der fürchtet, seine Unterstützerin könnte zunehmend in den Bannkreis Newtons und seiner Anhänger geraten, ergreift die Gelegenheit zu einem Rundumschlag. Damit will er im mittlerweile völlig entfesselten Prioritäts- und Plagiatsstreit zur Infinitesimalrechnung auf dem Terrain der Philosophie, Physik und Metaphysik seine Gegner kontern. Stellvertretend für Newton und in enger Absprache mit ihm nimmt Clarke den Federhandschuh auf. Aus dem weltanschaulichen Disput, der in Briefen ausgetragen wird, die Caroline zwischen Hannover und London zirkulieren lässt, entwickelt sich ein politischer Schaukampf, bei dem der halbe englische Hof die Schreiben der Kontrahenten mitliest oder vorgelesen bekommt. Inhaltlich geht es um Streitfragen zur metaphysischen Dreiheit von Gott, Welt und Mensch. Die Absolutheit oder Relativität von Zeit und Raum ist nur einer der vielen Streitpunkte. Beide attestieren der jeweils anderen Seite, sie zeichnen mit ihrer Auffassung nur ein Zerrbild der göttlichen Ordnung. Leibniz' Gott, so Newton und Clarke, sei unfrei und habe eigentlich keine Verfügungskraft über seine Schöpfung. Newtons Gott hingegen, so Leibniz, müsse ständig korrigierend in den Weltenprozess eingreifen. Beide Seiten werfen einander einen deformierten Gottesbegriff vor. Die meiste Zeit wird dabei aneinander vorbeigeredet. Das Geschehen gleicht dem Aufmarsch zweier Armeen, die sich auf dem Schlachtfeld verfehlen und sich hinterher beide gleichermaßen zum Sieger erklären. Missmutig fasst Leibniz am 2. Juli gegenüber Bourget noch einmal Clarks Einwände und seine eigenen Erwiderungen zusammen. Er ist der Debatte, die mittlerweile vollends zum gehobenen höfischen Amüsement verkommen ist, überdrüssig geworden. Ohne weiteres kann er allerdings nicht aus dem Streitgespräch aussteigen, ist doch darin auch die Prinzessin von Wales involviert. Ohne deren Gunst braucht sich Leibniz keine Hoffnung mehr zu machen auf eine Position als Historiker am englischen Hof, geschweige denn als Sondergesandter zwischen London und Wien. Die zündende Idee scheint ihm vor ein paar Tagen in Pyrmont gekommen zu sein. Die dortige Bekanntschaft mit Robert Erskine, Areskinus, einem der Leibärzte des Zaren, kam wie gerufen. Leibniz entwickelt den Plan, Erskine einen fingierten Brief mit einer lateinischen Darstellung der Kontroverse mit Clark zu schicken, der in den Acta Eruditorum veröffentlicht werden könnte. Eine Darstellung natürlich, in der Leibniz als strahlender Sieger erscheint. Das Vorhaben ist nicht ohne Hintergedanken, denn der Schotte Erskine ist Mitglied der Royal Society und das seit 1703, also ausgerechnet dem Jahr, in dem Newton Präsident der Gesellschaft geworden ist. Na also, geht doch. Auch im fortgeschrittenen Alter hat Leibniz die Tricks und Kniffe gelehrter Ränkespielchen offenbar nicht verlernt. Universalgelehrte als Seelenverwandte. Bei all den Streitigkeiten scheint der inhaltliche Kern der Meinungsverschiedenheiten zuweilen fast vollständig aus dem Blick zu geraten. Wenn Leibniz an jenem Julitag an Bourget schreibt, Raum und Zeit seien nichts Absolutes, weil man sie nicht von den Dingen abkoppeln könne, dann geht es auch um das Alter der Welt. Fällt der Beginn der Zeit mit der Weltentstehung zusammen, schließt sich daran die Frage an, wie lange es her ist, seit Kosmos und Erde entstanden sind. Darüber hat Leibniz bereits intensiv mit Bourget diskutiert, nicht so plakativ und polemisch wie mit Clark, sondern mit ernsthaftem philosophischen Tiefgang. Wie kommt es, dass er sich gerade Bourget gegenüber so öffnet und sich ihm anvertraut? In den letzten Jahren ist er zu einem sehr engen Korrespondenzpartner geworden. Dabei begann der Kontakt durchaus etwas holprig, als Bourget 1707 Pater Bouvets Analogie zwischen chinesischen Hexagrammen und Dualzahlen in die Nähe des häretischen Spinozismus rückte, womit er unwissentlich zugleich auch Leibniz kritisierte. Hier zeigte sich, dass Bourget durchaus in der Lage war, seine Finger in eine empfindliche philosophische Wunde zu legen. Später lernte Leibniz ihn als einen vielseitigen Gelehrten kennen, der sich nicht nur für alte Sprachen und Theologie interessierte, sondern auch für Philosophie und Mathematik. Und er war zudem in einer ganzen Reihe weiterer Disziplinen bewandert, wie Physik, Geologie, Biologie oder Archäologie. Zunehmend sah Leibniz in Bourget, der sich im Dreiergespräch mit Jakob Herrmann hinsichtlich Leibniz Dynamik und Infinitesimalrechnung sehr aufgeschlossen zeigte, einen ebenbürtigen Universalgelehrten, mit dem er sich sowohl über wissenschaftliche als auch metaphysische Fragen austauschen konnte. Während seines letzten Wien-Aufenthalts hat Leibniz den Kontakt noch intensiviert. Bourget befand sich zu dieser Zeit in Venedig, um den Geschäften seines Vaters nachzugehen, eines wohlhabenden Kaufmanns, der als Hugenotte aus Frankreich nach Zürich geflüchtet war. Inzwischen jedoch hat Bourget seine kaufmännische Tätigkeit aufgegeben und ist in die Schweiz zurückgekehrt, um dort mit 38 Jahren eine Laufbahn als Gelehrter anzustreben, letztlich mit ähnlichen Schwerpunkten wie Leibniz. Seit Anfang 1716 schreibt Bourget seine Briefe an Leibniz aus Morges, einem kleinen Ort am Genfer See. Der Waldschweizer versorgt Leibniz regelmäßig mit Neuigkeiten aus der italienischen Wissenschaftsszene und kümmert sich um den Versand von Maulbeersamen für die Seidenraupenzucht. Neben dieser praktischen Seite geht es in den oft langen Briefen der beiden um alles, was Leibniz als Universalwissenschaftler am Herzen liegt. Ein gelehrtes Ferngespräch auf Augenhöhe also, zwei intellektuelle Polyathleten im Dialog. Am 2. Juli antwortet Leibniz auf Bourgets Brief vom 15. Mai. Verschiedene Gesprächsthemen, die lange Zeit ihren Briefwechsel beherrscht haben, werden erneut aufgenommen und zum Abschluss gebracht. Mehrere, teilweise über Jahre geführte Diskussionen laufen in wenigen Sätzen zusammen. Zugleich ist es der letzte Brief, soweit sich rekonstruieren lässt, den Leibniz an Bourget schreibt. Bourget wird zwar noch einmal antworten, aber die Themen, die beide so lange in Atem gehalten haben, kommen nicht mehr zur Sprache. Sie haben in Leibniz' Schreiben vom 2. Juli ihren Kulminationspunkt erreicht. Wie alt ist die Erde? Im Unterschied zum letzten Jahr ist dieser Sommer zu kalt. Bis in den Mai hinein hat sich die kühle Witterung aus dem langen Winter fortgesetzt. Der noch immer vorherrschende Ostwind ist auch in Hannover zu spüren. An den meisten Orten Mitteleuropas beginnt die Blüte erst spät und im gerade angebrochenen Hochsommer regnet es zu oft. Für Leibniz, der heute einerseits seinen Pyrmonter Eindrücken noch ein wenig nachhängt, andererseits überlegt, wie er den lästigen Clark loswerden kann, gehört die Erforschung des Wetters, wen wundert es, ebenfalls zu seinen wissenschaftlichen Interessen. Seit den frühen Jahren in Hannover spricht Leibniz immer wieder davon, wie wichtig ein europaweites Netz an Wetterstationen wäre. Von Scheuchzer erhält er in bestimmten Abständen Klimadaten über Luftdruck, Temperaturschwankungen und Niederschläge aus den Schweizer Alpen. Langfristige Klimaveränderungen, das weiß Leibniz, lassen sich nur beobachten, wenn man in der Lage ist, über lange Zeit hinweg großräumig solche Daten zu sammeln und miteinander zu vergleichen. Veränderungen in Umwelt und Natur beschäftigen ihn vor allem in erdgeschichtlicher Perspektive. Das berührt auch die Fragen nach dem Alter der Erde und nach der Entwicklung des Lebens. Sie klingen in der Zeit- und Raumdebatte mit Clark nur im Hintergrund an, werden im Briefaustausch mit Bourget jedoch ausdrücklich und ausführlich behandelt. Die Frage, warum Gott die Welt nicht früher erschaffen habe, hält Leibniz für absurd, weil von den Dingen losgelöste Zeit nicht vorstellbar sei. Schön und gut. Wie alt ist aber unsere Welt? Wann ist sie entstanden? Zu Leibniz' Zeiten gibt es hierauf im Wesentlichen zwei alternative Antworten. Entweder ist die Welt ewig und unvergänglich, eine Annahme, die sich etwa auf Heraklit von Ephesus und Aristoteles zurückführen lässt, oder sie ist endlich und jung. Bourget beispielsweise geht, konform mit der vorherrschenden Meinung in Kirche und Wissenschaft, davon aus, dass die Erde nur wenige tausend Jahre alt sei. Leibniz hingegen gibt eine dritte Antwort. Die Welt ist endlich, aber alt. Versteinerte Reste oder Spuren von Tieren und Pflanzen, so Leibniz, legen die Existenz einer sehr viel längeren Erdgeschichtsdauer nahe als die gängige Auslegung der biblischen Chronologie. Er hält sich zunächst bedeckt, wohl wissend, dass Gelehrte, die so etwas öffentlich äußern, riskieren, ihren Beruf zu verlieren und des Atheismus beschuldigt zu werden. Im Briefwechsel mit Bourget jedoch gibt Leibniz seine Vorsicht auf. Bourgets Überzeugung, die Entstehung vieler Fossilien sei auf eine erdgeschichtlich frühere Phase zerstörerischer Naturgewalten und kataklysmischer Großereignisse wie die Sintflut zurückzuführen, widerspricht er nachdrücklich. Verschiebungen zwischen Land und Meer, Gebirgsauffaltungen und Gesteinseinschließungen seien, so Leibniz, nicht plötzlich und abrupt erfolgt, sondern in langsamen, gleichmäßigen Entwicklungen, die eine sehr lange Zeitspanne jenseits der kurzen geschichtlichen Zeit erforderten. Wo Bourget katastrophale Einbrüche am Werk sieht, erblickt Leibniz das Walten uniformer Kräfte sowohl in der Gegenwart als auch in der erdgeschichtlichen Vergangenheit. Er wendet das von ihm vertretene Prinzip der Kontinuität, das einen lückenlosen Zusammenhang und fließende Übergänge in der Natur konstatiert, auch auf erdgeschichtliche Prozesse an. Die Schöpfung selbst wird als andauernder Vorgang, Creatio continua, gedeutet und als sukzessive Entstehung von Planeten aus Sonneneruptionen konkretisiert. Im Briefwechsel zwischen Leibniz und Bourget lässt sich also beobachten, wie sich in dieser Zeit das relativ statische Weltbild der biblischen Chronologie wandelt, nämlich zu einem dynamischen Modell einer prinzipiell immer weiter verlängerbaren Erdgeschichte. Leibniz ist hier nicht der geniale Ausnahmewissenschaftler, sondern reiht sich ein in eine Gruppe anderer zeitgenössischer Gelehrter wie Niels Stensen, Nikolaus Steno, Robert Hooke oder Benoît de Maillet, die sich nicht mehr dem Zeitschema von wenigen tausend Jahren verpflichtet fühlen. Und auch Bourget, beeinflusst durch die Diskussionen mit Leibniz, wird in seinen viele Jahre später verfassten Schriften zur Geologie und Paläontologie nicht mehr zu diesem Schema zurückkehren. Zusammen formen ihre Stimmen, in denen sich biblische und geologische Zeitrechnung voneinander abzukoppeln beginnen, ein epistemisches Feld, das den Weg dafür ebnet, dass sich im späten 18. Jahrhundert ein neues Paradigma erdgeschichtlicher Tiefenzeit etablieren kann. Ein Erdalter von Zehntausenden, Hunderttausenden, ja Millionen und Abermillionen von Jahren schien nun nicht mehr ausgeschlossen. Der Salamander, der aus der Hitze kam. In Bezug auf Prozesse in der Natur, die eine lange Zeit beanspruchen, fließt in den Brief vom 2. Juli aber noch einiges mehr ein. Darunter fällt auch die Frage nach der Entwicklung organischen Lebens im Laufe der Erdgeschichte. Zumindest pflanzliches Anschauungsmaterial hat Leibniz fast täglich vor Augen. Häufiger als früher besucht er seinen Garten am Ägidentor. Ob er sich auch an diesem Donnerstag dahin aufmacht, ist nicht überliefert. Aber er wird in jenen Tagen oft auf dem Weg dorthin beobachtet, wegen seiner großen pechschwarzen Perücke von Kinderaugen bestaunt, gekleidet in Gewänder mit aus der Mode gekommenen Stickereien, Trödel. Mal zu Fuß, mal in seiner Kutsche, die mit Samt ausgelegt, mit Blumen auf kaffeefarbenem Hintergrund bemalt und stets voller Plunder gewesen sein soll. In Leibniz' Garten stehen nicht nur Maulbeerbäume für die Seidenraupenzucht, vielmehr gedeiht hier ein ganzes Feld mit reichlich Gemüse und Obst. Blumenkohlsamen lässt Leibniz sich aus Holland schicken. Pfirsiche werden angebaut und diverse Apfelsorten. Im Garten sind zuweilen bis zu 7 Personen beschäftigt, die ackern, pflanzen und pflügen oder sich um die Verwaltung kümmern. Trotz des regnerischen Sommers steht die Gartenanlage Anfang Juli in voller Pracht. Grüner Daumen hin oder her, auch das krabbelnde Getier findet Leibniz Aufmerksamkeit. Allen voran natürlich die Seidenraupen, wie sie aus den Eiern schlüpfen, fressen, spinnen und sich in Schmetterlinge verwandeln. Das entgeht auch den neugierigen Kindern nicht. Woher stammen diese kleinen Tierchen? Wie sind sie entstanden? Die auf Aristoteles zurückgeführte These, sie gingen aus Fäule oder Schlamm hervor, lehnt Leibniz ab. Und wieder sind es die winzigen Störenfriede, die als Exempel herhalten müssen. Früher habe man geglaubt, dass Honigfliegen, Mouche à miel, aus dem Fleisch von Stieren erzeugt würden. Nun aber wisse man, dass große Fliegen oder Wespen, die den Honigfliegen sehr ähnlich seien, lediglich die lederne Haut der Ochsen durchbohrten und darunter ihre Eier ablegten. Leben entsteht nicht neu, ist vielmehr immer schon vorhanden. In dieser Annahme verbinden sich bekanntlich Präformations- und Monadentheorie. Ob jedoch Körper und Seelen vor der Empfängnis eher im männlichen Samen zu finden sind, wie es beispielsweise Antoni van Leeuwenhoek behauptet, oder im weiblichen Ei, wovon etwa Antonio Vallisneri ausgeht, ist für Leibniz eine offene Frage, die er auch mit Bourget immer wieder ausgiebig diskutiert. Mit Leeuwenhoek, dem holländischen Mikroskopieforscher, den er vor fast 40 Jahren persönlich kennengelernt hat, beginnt Leibniz im August 1715 eigens einen Briefwechsel. Und über Bourget wird der Kontakt zum italienischen Naturforscher Vallisneri hergestellt, der aufregende neue Erkenntnisse auf diesem Gebiet verspricht. Leeuwenhoek berichtet Leibniz, dass er aus Kupferdrähten Modelle von Fliegen, Flöhen und Mücken geformt habe, um anhand der Drähte besser verstehen zu können, wie Sehnen und Muskeln der kleinen Insekten funktionieren. Mehrfach betont Leibniz, wenn es um solche empirischen Experimente oder Beobachtungen der mikrokosmischen Natur geht, dass er mehr schätze, was ein Leeuwenhoek sehe, als was ein Descartes denke. Bourgets Mutmaßung, die Anzahl der Eier von Fliegen oder Mücken sei höher als bei großen Tieren, damit sie diesen als Nahrung dienen könnten, ohne zugleich als Art aussterben zu müssen, leitet über zu der Frage, ob Arten sich im Laufe der Zeit wandeln könnten. Auch das wird von offizieller Seite, sanktioniert durch Kirche und Staat, strikt verneint. Und auch hier ist Leibniz zum Tabubruch bereit. Er nimmt an, die Erde sei anfänglich eine glühend heiße Kugel gewesen, bevor sie gänzlich von Wasser bedeckt wurde. Ähnlich wie etwa der Naturforscher und Theologe Niels Dehnsen, mit dem Leibniz zwischen 1677 und 1680 in Hannover persönlich diskutieren konnte, geht er davon aus, dass sich aus Fischen Amphibien und später Landtiere und Vögel entwickelt hätten. Im Briefwechsel mit Bourget kommt Leibniz nun auf den Einfall, dass aus Salamandern sozusagen Fische entstanden sein könnten, dann Amphibien, schließlich Landtiere und Vögel. Mit dieser kuriosen Idee spielt Leibniz auf den seit der Antike weit verbreiteten Mythos an, Salamander könnten im Feuer leben, daher auch der Name Feuersalamander, und hätten dort ihren eigentlichen Lebensraum. Vielleicht ist dieser Gedanke nicht ganz ernst gemeint, doch Leibniz spielt hier ganz unmissverständlich mit dem Gedanken eines Artenwandels oder einer Evolution der Lebensformen und überschreitet damit weit den Rahmen des zu seiner Zeit Sagbaren und Erlaubten. Auch die Möglichkeit, dass einzelne Arten ausgestorben sein könnten, schließt er nicht aus. In den Harzer Berghöhlen, die er besucht hat, lässt er sich Knochen zeigen, die sich keiner lebenden Tierart zuordnen lassen. Reste von Hörnern des sagenhaften Einhorns, mutmaßt Leibniz, könnten von Fischen des südlichen Ozeans stammen. Von der Interpretation, Knochenreste, die vor einiger Zeit bei Quedlinburg gefunden wurden, könnten Überbleibsel eines Einhornskeletts sein, hält er nicht viel. Dennoch beauftragt er 1716 Nikolaus Seeländer, die Abbildung des sogenannten Quedlinburger Einhorns nachzustechen, um sie als Illustration in seiner geplanten Studie zur Erdgeschichte, der Protogeia Urerde, zu verwenden. Leibniz lässt sich allerdings nur bedingt als Vorläufer der Idee einer Artenevolution verstehen, wie sie später von Charles Darwin und anderen vertreten wird. Nicht Kontingenz und Selektion sind bei ihm die Agenten der Artenentwicklung, sondern ein göttlicher Entwicklungsplan, der die Entfaltung der Lebensformen gemäß sich verändernden Umweltbedingungen vorherbestimmt habe. Leibniz' Evolution steuert nicht ein blinder Zufall, sondern ein göttliches Telos. Wenn unterschiedliche Lebensformen und Arten auseinander hervorgegangen sind, so stellt sich die Frage, wie man sich eine solche Entwicklung vorzustellen habe. Der Tod kann den Salamander wieder hervorbringen, schreibt Leibniz an Bourget, und vielleicht in einer darüber hinausgehenden Feinheit. Stellen Geburt und Tod nur Übergangsmomente von Ausfaltung und Einfaltung des Lebens dar, dann müsste es doch möglich sein, dass einige Individuen durch Umformung auf eine Stufe höherer Feinheit, sprich auf die Stufe einer höher entwickelten Art, gehoben werden. Bourget folgert daraus, dass jeder einzelne Organismus eine Transformation vom Samen über ein Tier bis hin zu einem vernunftbegabten Wesen durchlaufe. Dem hält Leibniz entgegen, dass dies keineswegs notwendig sei. Wie aber solche Umbildungen, die zur Entstehung neuer Lebensformen und Arten führten, genau erfolgten, das ist für ihn ein noch ungeklärtes Problem. Doch bleibt er bei solchen Überlegungen nicht stehen. So sucht er nach einem allgemeinen Substanzbegriff, der anorganische wie organische Materie gleichermaßen umfasst. Diesbezüglich nimmt er an, dass es systemische Einheiten geben muss, die sich selbst organisieren und stabilisieren können und in der Lage sind, sich durch Aufnahme von Energie aus der Umwelt selbst zu reproduzieren. So würde man jedenfalls Leibniz' Gedanken neu formulieren, wenn man sie in Beziehung zu modernen Ansätzen der Biologie und Chemie setzen will. Diese gehen davon aus, dass es solche autopoietischen und selbstreplikativen Einheiten auch dort geben muss, wo noch keine voll ausgebildete organische Substanz vorliegt. Sonst könnten nämlich die evolutionären Prozesse von Variation und Selektion nirgendwo ansetzen und in Gang kommen. Solche Hypothesen einer allgemeinen Evolutionstheorie stecken erst in den Kinderschuhen. Sollte einmal ihre Geschichte erzählt werden, dürfte Leibniz darin sicherlich nicht fehlen. Leibniz hält diese Überlegungen für so bedeutsam, dass er eine Abschrift seines Briefes an Bourget vom Mai 1714 unter dem Titel »Lettres sur les changements du globe de la Terre« Brief über die Veränderungen der Erdkugel der Sammelhandschrift für Prinz Eugen beifügt. Da Leibniz aber vergessen hat, den Brieftext im Inhaltsverzeichnis aufzulisten, vielleicht der Aufbruchshektik im späten August 1714 geschuldet, ist er in der Forschung bislang zumeist übersehen worden. Kann es einen Anfang geben? Das alles ist nun schon mehr als 2 Jahre her. Doch zwischen den Zeilen des an Bourget adressierten Briefes vom 2. Juli schwingt all das lebhaft und leidenschaftlich Erörterte unüberhörbar mit. Der Schlüsselbegriff dieses Schreibens ist Unendlichkeit. Er bildet die Schnittstelle zur Erd- und Naturgeschichte, der Raum-Zeit-Debatte, die er mit den lästigen Engländern führt, und einer weiteren Diskussion, die hier ebenfalls anschließt. Auch in dem Fall hat Bourget den Stein ins Rollen gebracht, indem er Leibniz fragte, ob es denn notwendigerweise einen ersten Augenblick gegeben haben muss. Nein, sagt Leibniz. Zeit lässt sich nicht wie Zahlen oder Aussagen in ursprüngliche Einheiten oder Begriffe zerlegen. Zeit spiegelt nichts Notwendiges wider, sondern nur den durch viele Zufälle bestimmten Lauf der Welt, weshalb es aus logischen Gründen nicht notwendig einen Anfangspunkt gegeben haben muss. Entweder, so Leibniz, ist die Welt immer gleichbleibend perfekt, dann scheide die Möglichkeit eines Anfangs aus. Oder aber die Welt nehme an Vollkommenheit zu, entweder linear oder kurvenförmig steigend. Im Kurvenmodell würde die Welt ewig existieren, weil die Zeit asymptotisch verlaufe, das heißt einem Anfang und Ende unendlich nahe komme, ohne das eine oder andere jemals zu erreichen. Nur das Modell linear steigenden Fortschritts habe, so Leibniz, einen Anfang. Er sieht keinen Weg, sich für eine der 3 Hypothesen durch logische Gründe oder einen Beweis zu entscheiden. Die Welt ist also entweder dauerhaft gut oder sie wird besser. Dass sie schlechter werden könnte, schließt Leibniz hingegen aus. Die Annahme beispielsweise, es habe einmal ein goldenes Zeitalter der Germanen gegeben, das nun verloren sei, lehnt Leibniz ebenso ab wie vergleichbare Niedergangsthesen. Bourget, der die Diskussion begeistert aufgreift, entscheidet sich für das letzte Modell. Wenn das Universum ein göttliches Ziel hat, auf das alles in Form einer steigenden Linie zusteuert, dann muss es auch einen Anfangspunkt gegeben haben. Leibniz hingegen will sich trotz der sich über mehrere Briefe hinziehenden Debatte nicht festlegen. Wohl hält er es für wahrscheinlich, dass es einen ersten Augenblick gegeben hat. Möglich sei sogar, dass vor unserem Universum bereits andere Universen existiert hätten und nach unserem weitere folgen könnten. Doch auch die Möglichkeit eines Weltenverlaufs ohne Anfang will er nicht grundsätzlich ausschließen. Nein, er bleibe dabei. Nach ausreichender Meditation sei er zum Schluss gekommen, die Frage sei weder in die eine noch in die andere Richtung zu beweisen. Sich nach einiger Überlegung dafür zu entscheiden, sich nicht zu entscheiden, ist typisch für Leibniz. Er sieht darin eine Art Ökonomieprinzip intellektueller Ressourcen. Denn weil er es nicht lassen kann, zahlreiche Aufgaben gleichzeitig anzupacken, bleibt ihm notorisch wenig Zeit für langes Resonieren oder Rechnen. Ihm gehe es wie dem Tigertier, von dem man sagt, was es nicht im ersten, anderen oder dritten Sprung erreiche, das lasse es laufen. Den Schlussakkord der Debatte setzt der Brief vom 2. Juli. An der prinzipiellen Unentscheidbarkeit der Anfangsproblematik hält Leibniz weiterhin fest, räumt aber ein, dass ihm die Hypothese unveränderlicher Vollkommenheit am wenigsten einleuchte. Dann wäre die Welt immer schon in höchster Vollendung mit Gott koexistent, und zwar ohne zeitliche Begrenzung. Gott und Welt würden also koewig, koeternell existieren. Demgegenüber vermutet er, die Welt und ihre Geschöpfe hätten eine endliche, wenn auch lang zurückreichende Vergangenheit, möglicherweise aber eine unendliche Zukunft. Wie sehr die Welt an Vollkommenheit auch zunehme, göttliche Perfektion, die höchstmögliche Form bleibe uneinholbar. Dass Gott das Bestmögliche ausgewählt hat, bezieht sich nicht auf irgendeinen zeitlich begrenzten Abschnitt im Laufe der Geschichte des Universums, sondern auf die gesamte Abfolge der Dinge als vollkommenste aller möglichen Folgen. In Gott geht die Idee des Werkes immer dem Werk voraus, von Anbeginn bis in alle Ewigkeit. Ähnlich hatte sich Leibniz auch in der Auseinandersetzung mit Clark geäußert, nur nicht so philosophisch unbefangen. Bourget gegenüber gesteht er indes freimütig zu, dass er seine Annahmen letztendlich weder durch reine Vernunft noch durch strenge Logik beweisen könne. Die Rückkehr des Gestern. Und so sitzt Leibniz heute wieder einmal, bewaffnet mit Feder, Tinte und Papier in seinem Arbeitszimmer in der Schmiedestraße und denkt schreibend die Gedanken, die er schon so oft gedacht und geschrieben hat. Täglich grüßt das Murmeltier, könnte man fast sagen. Aber wenn Leibniz auch kein Beweis gelingt für die Annahme, die Welt werde allmählich immer vollkommener, so findet er doch einen Weg, seine Ansichten auf andere Weise zu begründen. Einen Weg, der ebenfalls bis zu jenen Tagen im frühen Juli 1716 weist. Parallel zur Zeit-Unendlichkeitsdebatte mit Bourget führt er nämlich eine ganz ähnliche Diskussion, die sich mit dieser wiederum überschneidet und verbindet. Auf seinem Studiertisch liegen derzeit größere Papierstapel mit Aufzeichnungen eines anderen Autors, die er durchsieht und korrigiert. Es handelt sich um ein langes Manuskript von Johann Wilhelm Petersen, ein Gedicht, das über 1400 Verse umfasst. Leibniz hatte dem Verfasser, der Superintendent in Lüneburg war, wegen seiner nonkonformen Ansichten als Millinarist, aber 1692 seines Kirchenamtes enthoben wurde, versprochen, das voluminöse Epos vor der Veröffentlichung zu überarbeiten. Nun ist er nach langer Zeit endlich damit fertig und will das durchgesehene Manuskript unter dem Titel Uranias einem gemeinsamen Freund, Johann Fabricius, übergeben, wenn er in ein paar Tagen nach Wolfenbüttel fährt. Petersen setzt sich in seinem Werk auf poetische und populäre Weise mit der heilsgeschichtlichen Frage auseinander, ob der gefallene Zustand der Welt beendet und der Zustand vor dem Sündenfall wiederhergestellt werden könne, einschließlich der Überwindung der Höllenstrafen und der Aufhebung des Sturzes Satans als gefallener Engel. Von dieser Warte aus betrachtet scheint Leibniz' Problem mit der Ewigkeit in ein neues Licht zu rücken. Unendlichkeit lässt sich nämlich nicht nur als asymptotische Fortschrittskurve oder als konstante bzw. nur wenig schwankende Unveränderlichkeit deuten, sondern alternativ auch als zyklische Wiederkehr des Immergleichen, wie etwa nach der antiken kosmologischen Lehre von Origenes, mit der sich auch Petersen befasst. Wenn Geschichte sich so verhalte wie periodische Naturabläufe, dann könne sie nicht linienförmig ansteigen, so wie es Bourget für plausibel hält. Kurz vor dem Beginn der Anfangs-Unendlichkeitsdiskussion mit Bourget fängt Leibniz an, Petersens kreislaufförmige Heilstheorie mit Adolf Theobald Overbeck, Konrektor der hochfürstlichen Schule in Wolfenbüttel, zu erörtern. Zwei Diskussionen also, die nur leicht zeitversetzt starten, gleichzeitig Fahrt aufnehmen, schließlich am 2. Juli aufeinandertreffen und ineinander fließen. Die Fliege verstehen. Die Grundlage des Meinungsaustausches mit Overbeck bildet ein kurzes Textfragment, in dem sich Leibniz mit Petersens Zyklenlehre kritisch auseinandersetzt, später bekannt unter dem Titel Apokatastasis Panton, allgemeine Wiederherstellung. Leibniz zeigt sich fasziniert von dem Gedanken, das ganze Leben könne sich verhalten wie eine Sanduhr, die immer wieder umgedreht werde und immer wieder auslaufe. Eine Schleife permanenter Wiederholung, bis hinunter zur Aufeinanderfolge identischer Lebensläufe desselben Individuums. Genau hier erfolgt auch die, eingangs erwähnte, nicht ganz ernst gemeinte Vorstellung, Leibniz könne selbst einmal wiederkehren als in der Stadt Hannover an der Leine sitzender Gelehrter, vertieft in die Abfassung der braunschweigischen Geschichte sowie Briefe an seine Freunde anfertigend. Im Unterschied zu Petersen glaubt Leibniz nicht an eine Wiederkunft der Geschichte und versucht diese Behauptung in seinem Apokatastasis-Text zu widerlegen und dafür die Zustimmung Overbecks zu erhalten. In seinem Argumentationsgang lässt er sich zunächst hypothetisch auf Petersens Gedanken ein. Unter der Annahme, dass alles zur Wirklichkeit Bestimmte irgendwann einmal geschehen sein werde und zugleich alles darüber geschrieben worden sei, wäre die Wirklichkeit ausgeschöpft und müsste die Geschichte tatsächlich wieder von vorne beginnen. Um die Wiederholbarkeit von Geschichte bis in die Handlungen einzelner Personen hinein zu veranschaulichen, entwickelt Leibniz ein kombinatorisches Gedankenexperiment. Aus einer endlichen Anzahl von Buchstaben, die beliebig miteinander kombiniert jedes Jahr einer Menschheitsgeschichte aufzeichnen, ergebe sich demnach eine ebenfalls endliche Zahl möglicher Bücher mit Geschichten, die sich im Rahmen eines entsprechend großen Zeithorizontes irgendwann wiederholen müssten. Auch die Bibliothek, die solche Bücher beherbergte, wäre gigantischen Ausmaßes, letztlich aber endlicher Ausdehnung. Anschließend verwirft Leibniz diese Vorstellung und verweist dabei auf die unmerklichen Veränderungen, die sinnlich nicht wahrnehmbar seien und in keinem Buch erfasst werden könnten. Hier nimmt er Bezug auf seine Theorie kleiner Perzeptionen, also die singulären Wahrnehmungszustände aller einfachen Substanzen, in denen sich alles im Universum wechselseitig spiegelt. Letztlich sorgten also die Petite Perception dafür, dass sich Geschichte unmerklich weiterentwickeln könne. Zumeist geschieht dies spiralförmig. Wir treten manchmal einen Schritt zurück, um dann einen umso größeren Sprung nach vorn zu machen. Und in diese Fortschrittstheorie ist auch das Erkenntnisvermögen des Menschen eingebunden. Legt man extrem lange Zeiträume zugrunde, könnte sich dieses Vermögen eines Tages so weiterentwickelt haben, dass alles, was in der vorher von Leibniz vorgestellten Universalbibliothek versammelt ist, nunmehr als knapper Formelsatz auf einem einzigen Blatt Papier Platz finden kann. Eine kondensierte Weltformel, aus der zugleich alles zukünftige Wissen ableitbar wäre. Vorausgesetzt wird bei dieser Annahme ein kognitiver Apparat, ein hochentwickelter Geist, der sich über die Beschaffenheit der gegenwärtigen menschlichen Vernunft hinaus innerhalb einer sehr langen Zeitspanne weiterentwickelt hat. Mit dieser Hypothese einer nachhumanen Ratio, die in Leibniz' Metaphysik natürlich immer noch nicht mit der göttlichen konvergiert, wird der Mensch konsequent in das teleologische Evolutionsnarrativ hineingenommen, eingefügt in die lange Kette der Transformationen und Umwandlungen. Salamander, Amphibien, Landtiere und Vögel, vernunftbegabter Mensch und posthumaner Intellekt. Wie genau dann diese weiterentwickelte Vernunft aussehen wird, müsse der heutigen Verstandeskraft jedoch verborgen bleiben. Leibniz dämpft so alle Hoffnungen auf allzu schnelle Antizipationen des gegenwärtig Unvorstellbaren. Immerhin jedoch gibt er uns ein Beispiel von der ungeheuren Leistungsfähigkeit solcher Geister. Sie könnten nicht nur die Definition einer Fliege, die unendlich komplexer sei als die Definition eines Kreises, mit einem Blick erfassen, sondern auch die wesentlich längere Definition einer bestimmten Fliegenart, ganz zu schweigen von den ins Unermessliche anwachsenden Lehrsätzen über ein bestimmtes Fliegenindividuum. Anders formuliert: Ausgerechnet bei einem so harmlosen, winzigen Wesen wie der Fliege zeigt sich, dass eine Totalbeschreibung der Welt unter den derzeitigen Kapazitätsvoraussetzungen menschlicher Rationalität dazu verurteilt ist, zusammenzustürzen wie ein Kartenhaus. A Day in the Life. Die Begrenztheit des Verstandesvermögens ist dann auch der Grund dafür, dass Leibniz am 2. Juli 1716 immer noch daran festhält, es sei nicht möglich, die Frage nach Anfang und Ende der Zeit, des Universums und des Weltenverlaufs durch eindeutigen Beweis zu klären. Auch wenn alles einmal gesagt wäre, und zwar von allen, wäre lang noch nicht Schluss. Ausgerechnet die Kombinatorik, also Leibniz großer Hoffnungsträger für eine umfassende Weltbeschreibung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, stößt hier an ihre Grenzen. Nicht anders als die Dyadik, in die eine solche Beschreibung möglicherweise zu zerlegen wäre. Wie kann das sein? Widerspricht Leibniz sich hier selbst? Auf der einen Seite formuliert er das Postulat einer lückenlosen Abbildung alles Geschehens durch ein engmaschiges Netz von Zeichen und Symbolen, vielleicht in Form unablässig perlender Wasserfälle aus Nullen und Einsen, zusammen mit einem Kalkül oder einem Algorithmus, die es ermöglichen, das Wissen von morgen zu berechnen. Auf der anderen Seite stehen der materiell nicht greifbare Feinstaub aberwitzig vieler einfacher und unsterblicher Substanzen, die einander unablässig reflektieren, und eine grenzenlose Flut an unmessbaren Wellen des Unbewussten, die permanent den gesamten Kosmos durchströmen. Unvorhersehbares. Kleinste Zufälle mit größtmöglichen Effekten. Der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen Orkan auslöst, oder das Summen einer Fliege, das, wenn auch nicht fassbar, bis ans andere Ende des Universums vordringt. Unversöhnliches, sich wechselseitig Ausschließendes scheint hier aufeinanderzutreffen. Wissenschaftliche Komplettdurchdringung der Welt versus prinzipielles Zu-Kurz-Greifen jeglicher Durchdringungsversuche, welcher Art auch immer. Lassen sich Einheit und Vielfalt womöglich gar nicht miteinander vereinbaren? Wie im Großen, so im Kleinen. Schon längst bekommt Leibniz nicht mehr alles, was ihm vorschwebt, unter den alles umfassenden Hut konsistenter Metaphysik. Ist die Verzettelung nicht Ausdruck dafür, dass hinter jedem beschriebenen Stück Papier die unendliche Sphäre des Unsagbaren erst eigentlich beginnt? Kurz gesagt also, Leibniz gegen Leibniz? In gewisser Hinsicht schon. Nur ist das für ihn kein Problem, das ihm keine Mühe macht, über sich als Mensch wie auch über den Menschen an sich hinauszudenken. Was heute unbeschreiblich ist, kann morgen vielleicht mühelos ausbuchstabiert werden, auch wenn uns das Nominose oder säkular formuliert Namenlose immer eine Nasenlänge vorausbleiben wird. Leibniz wirft seine Angel weit aus. Bourget jedoch nimmt die Diskussion nicht wieder auf. In seiner Antwort auf Leibniz' Brief vom 2. Juli geht es um den üblichen gelehrten Smalltalk. Bourget nimmt auf das Pyrmonter Treffen mit dem Zaren Bezug, stimmt den Argumenten gegen Clark zu, regt sich erneut über die Plagiatsvorwürfe der Newton-Anhänger auf und anderes mehr. Doch die große Debatte um Zeit und Raum, Leben und Tod, Geschichte und Zukunft scheint für ihn abgeschlossen. Wie Leibniz weiß auch er, dass in diesen fundamentalen Fragen das letzte Wort natürlich noch lange nicht gesprochen sein kann, aber das Leben auch ohne dem weitergeht, weitergehen muss. The show must go on. Das ist für Leibniz nicht anders. Unterhalb des weit ausgreifenden Radars metaphysischer Weltreflexion interessiert er sich an diesem 2. Juli nämlich ebenso für ganz weltliche, praktische Dinge. Glücklicherweise erhält er seit der Gründung einer neuen staatlichen Stadtbank, Universalbankqualität in Wien, mittlerweile laufend sein Reichshofratsgehalt, auch wenn unklar bleibt, ob dieses als Besoldung oder Pension einzustufen ist. Ersteres würde Leibniz bevorzugen, da er so keine steuerlichen Abzüge fürchten müsste und, was für ihn noch wichtiger ist, Reichshofrat wäre dann nicht nur ein Ehrentitel, vielmehr würde man ihn damit den ordentlich vergüteten Reichshofräten politisch gleichstellen. Beim kaiserlichen Türhüter und Mathematiker Schöttl scheinen Leibniz' Finanzangelegenheiten in der Kaiserstadt in guten Händen zu sein. Erst kürzlich hatte er ihm eine Vollmacht geschickt, um bei der Stadtbank für eine Anhebung der Zinsen zu sorgen. Nun, heute, erkundigt er sich bei Schöttl nach Möglichkeiten, wie er aus Hannover weiteres Geld nach Wien überweisen könnte, um solches daselbst in die Stadtbank auf Interesse zu geben, fragt sich's, wie solches am besten zu tun. Offensichtlich trägt Leibniz sich mit der Absicht, bald nach Wien zurückzukehren, sich dort womöglich sogar für längere Zeit niederzulassen. Dafür spricht auch, dass Leibniz nach möglichen Quartieren in Wien Ausschau hält. Der sich ebenfalls für Leibniz' Interessen einsetzende Abbate Giuseppe Spedazzi, Sekretär im kaiserlichen Dechiffrierbüro, wäre sogar bereit, seine Wohnung mit ihm zu teilen. Zudem beabsichtigt Leibniz, ein kleines Gut in Ungarn zu kaufen, um preiswert Holz, Heu und Hafer für die Pferde beschaffen zu können. Doch der Kaufpreis erscheint ihm zu hoch. Leibniz wird es wohl nie lassen können. Immer noch strebt er in Gedanken ein gelehrtes Wanderleben an, beziehungsweise träumt einfach weiter davon, weil er gar nicht mehr anders kann. Alter schützt vor Torheit nicht und hindert ihn ebenso wenig daran, die Ideen aus jungen Jahren lebendig zu halten. Leibniz' Marotte ist, wie er es unzählige Male zum Besten gegeben hat, die Wissenschaft. Und seine Lebensführung, so lässt sich ergänzen, ist die eines Rolling Stone. Alles scheint somit wie eh und je. Am Abend wird es erst spät dunkel, die meisten Stubenfliegen beginnen im Ruhezustand zu verharren, außer dort, wo noch Licht brennt, in Leibniz' Stube zum Beispiel. Auch morgen wird es wieder einen neuen Tag geben. Fast könnte man sagen, wäre Leibniz nicht gestorben, würde er noch heute. Epilog. Wie also von Leibniz Abschied nehmen, wenn es gar keinen Abschied gibt, weil seine Gedanken, solange man sich mit ihnen beschäftigt, fortleben? Im Oktober 1716 verschlechtert sich sein Gesundheitszustand dramatisch. Die schmerzhaften Entzündungen der Gelenke an Armen und Beinen fesseln ihn zunehmend ans Bett. Ende des Monats kann Leibniz kaum noch laufen oder schreiben. Anfang November verfasst er letzte Briefe. Aufgehört zu schreiben habe er, so berichtet sein Schreibgehilfe Johann Hermann Vogler, am 6. November. Wenige Tage später muss er auch das Lesen einstellen. Am Abend des 14. November, einem Samstag, stirbt Leibniz in seiner hannoverschen Wohnung in der Schmiedestraße, vermutlich an einem akuten Herz-Kreislauf-Versagen. Vogler zufolge soll er noch kurz zuvor nach Papier gegriffen haben, umgeben von vielen Büchern, Handschriften und Briefen. Es dauert eine Weile, bis sich herumgesprochen hat, dass Leibniz nicht mehr lebt. Nach seinem Tod treffen immer noch Reisende in Hannover ein, die ihn besuchen wollen, ebenso an ihn adressierte Briefe. Der letzte, soweit sich nachweisen lässt, aus Basel, verfasst von Johann Bernoulli am 5. Dezember 1716. Die direkte Kommunikation mit Leibniz bricht ab, nicht aber das Gespräch mit seinen unzähligen Schriften, Briefentwürfen und Notizen, die erhalten bleiben, weil sein gewaltiger handschriftlicher Nachlass in Hannover, einer damals üblichen Praxis bei Hofbeamten folgend, versiegelt und aufbewahrt wird. Was also bleibt von Leibniz? Es sind zum einen die sensationellen Durchbrüche in den Wissenschaften. Die Grundlegung der modernen Analysis ist hier nur ein Beispiel. Dann die vielen technischen Erfindungen, etwa die Staffelwalze für seine Rechenautomaten oder das Endlosseil im Bergbau und die zahllosen praktischen Vorschläge zur Reorganisation von Bildung, Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft. Ganz zu schweigen von der Ausarbeitung theoretischer Grundsätze und Leitmotive, die aus der modernen Wissenschaftswelt nicht mehr wegzudenken sind. Zum Beispiel die Relativität des Raumes, das Prinzip der Energieerhaltung oder der von Leibniz stark propagierte binäre Zeichencode. Mehr noch als diese aufzählbaren Einzelleistungen sind es die, wenn auch nur vagen, spekulativen Ideen, die erst in späterer Zeit voll zur Entfaltung kommen. Etwa ein breit angelegter Evolutionsgedanke, der auch Bewusstsein und Geist umfasst. Oder das Ringen um einen allgemeinen Substanzbegriff jenseits der Grenze zwischen organischer und nicht-organischer Materie. Am faszinierendsten jedoch scheint noch immer Leibniz' unaufhörliches Bestreben, all diese Erkenntnisse miteinander zu verbinden und in einen gemeinsamen Bezugsrahmen zu stellen. Diesbezüglich ist er wohl tatsächlich ein bis heute exzeptioneller Denker geblieben. Um es auf den Punkt zu bringen: Leibniz' überschäumende, zugleich jedoch im Korsett rigoroser Rationalität kontrollierte Kreativität besteht vor allem darin, mehreres zugleich und aufeinander bezogen versucht zu haben. Nämlich erstens, alle zeitgenössisch verfügbaren Wissensbereiche in Theorie und Praxis gleichermaßen zu durchdringen. Zweitens, sie jeweils inhaltlich innovativ, zum Beispiel durch neue Erfindungen, aber auch methodisch innovativ, etwa durch Betrachtung eines Sachverhalts auf höherer Ebene, weiterzuentwickeln. Drittens, Erkenntnisse aus einem Bereich durch das Aufspüren von Analogien und Entsprechungen in einen anderen zu überführen. Viertens, auf diese Weise neue Bereiche, teils durch die Verknüpfung bislang unverbundener Wissensfelder, zu generieren und fünftens, sie alle mittels ihrer Zurückführung auf allgemeine Grundprinzipien in einen systematischen Gesamtzusammenhang zu bringen. Sowie sechstens, Erkenntnisgewinne aus den vorher genannten Punkten nicht nur abstrakt zu formulieren oder bloß zeichnerisch zu skizzieren, sondern ihnen auch eine konkrete, materiale Gestalt zu geben. Paradebeispiel dafür ist Leibniz' Rechenmaschine. Die sogenannte jüngere Maschine, die auf der Grundlage des Zehnersystems alle vier Grundrechenarten mit Hilfe von Handkurbel und Staffelwalzer automatisch durchführen sollte, ist, nachdem sie nach Leibniz' Tod lange Zeit verschwunden und zwischenzeitlich in alle Teile zerlegt worden war, in restaurierter Form erhalten geblieben. Heute weiß man, dass sie funktioniert. Leibniz musste jedoch bis zu seinem Tod um ihre Funktionstüchtigkeit bangen, hörte er doch wiederholt aus Zeitz, wo an der Maschine gearbeitet wurde, dass es immer noch zahlreiche Schwierigkeiten gebe. Auch wenn Leibniz in vielem nur bedingt erfolgreich gewesen ist, so lässt er sich hinsichtlich der oben erwähnten sechs Punkte tatsächlich als ein Universalgenie bezeichnen, sofern man diesen Begriff seiner romantischen, teilweise bis heute nachwirkenden Überhöhung im 19. Jahrhundert entkleidet. Der letzte Universalgelehrte, wie er oft bezeichnet wird, ist er hingegen nur in einem spezifischen Sinne gewesen. Präziser wäre er als einer der letzten Repräsentanten eines bestimmten Typs von Universalwissenschaftler zu charakterisieren, der durch die Fortschrittszuversicht der wissenschaftlichen Revolutionen des 17. Jahrhunderts gekennzeichnet war, sowie durch die bis zur Renaissance zurückreichende Hoffnung, sich alles Wissen der Welt in enzyklopädischer Form aneignen und analytisch durchdringen zu können. Auch die Bezeichnung als höfischer Gelehrter, als typischer und zugleich herausragender Vertreter des barocken Fürstenberaters ist durchaus treffend. Ein unterwürfiger Höfling ist er jedoch nie gewesen. Dass der vom herzoglichen Auftraggeber erhoffte Lobgesang auf die Welfenhistorie unter Leibniz' Hand zu einem quellenkritischen Geschichtswerk mutiert ist, ist dafür ein prägnantes Beispiel. Der Grat zwischen Autonomie und Opportunismus war schmal. Doch Leibniz hoffte stets, durch sein ständiges Oszillieren zwischen den Machtzentren Europas einen Freiraum selbstbestimmter, unabhängiger Wissenschaft herzustellen. Alles wissen, alles können, alles in Bewegung versetzen. In gewisser Form hat nach ihm niemand mehr Vergleichbares versucht. Kein Kant, kein Hegel, hat neben brillanter Philosophie auch noch die Mathematik revolutioniert oder mit Windmühlen experimentiert. Kein Humboldt ist neben bahnbrechenden Forschungen in den Naturwissenschaften gleichzeitig so tief in alle Bereiche der Philosophie eingedrungen. Was ist außerdem geblieben? Mehr noch als die glänzenden Errungenschaften, vielleicht das Scheitern, die Widerstände, die Niederlagen. Nicht nur, weil hierbei die schon zu Leibniz-Zeit fortschreitende Ausdifferenzierung der Wissenschaften sichtbar wird, die auch ein Ausnahmetalent wie er nicht mehr zu überblicken vermag. Nicht nur, weil Wissenschaft ohne Versuch und Irrtum undenkbar wäre. Vielmehr auch, weil darin Leibniz eigentümlicher Optimismus zum Ausdruck kommt. Niemals aufgeben, immer weitermachen. Im Negativen auch das Positive sehen. Das ist bei ihm nicht nur eine Lebensdevise gewesen. Er hat diese Einstellung zugleich zu einem Erklärungsprinzip mit Weltmaßstab erhoben und damit in ein Weltbild verwandelt. Weiß Gott, kann man sich nicht alles schönreden. Deswegen hat ihn der Spott in Voltaires Candide nicht ganz zu Unrecht getroffen. Auch Leibniz' Fortschrittsglaube ist durchaus problematisch. Zwar geht er nicht, wie viele Aufklärungsvertreter des späten 18. Jahrhunderts, von einem linearen, sondern von einem spiralförmigen Fortschritt aus, doch auch bei ihm bleibt weitgehend ausgeblendet, dass die Natur keine unerschöpfliche Ressource menschlicher Weltoptimierung darstellt. Was Leibniz' Optimismus jedoch bis heute attraktiv macht, ist sein konsequentes Denken in Möglichkeiten, in Optionen. Der Pessimist kennt nur eine Laufrichtung der Welt, der Optimist hingegen sieht Alternativen, Chancen, erkennt Potenziale. Leibniz braucht den Begriff des Möglichen, nicht nur zur Auswahl des Besten, sondern ebenso für seinen Appell zur Mitgestaltung des Weltgeschehens durch den Menschen. Mag vieles auch unwahrscheinlich sein, so bleibt es doch immerhin möglich, wenigstens nicht ausgeschlossen. Es zu probieren lohnt allemal. Das ist Leibniz' Minimalabsage gegenüber dem Pessimismus. Insofern vertritt er nicht bloß eine heute verlorene Welt des kontrollierten, geordneten Optimismus, der Rationalität und Weltvertrauen zuweilen reichlich überfordert. Vielmehr steht er zugleich am Anfang einer neuen Zeit, vielleicht sogar einer neuen Epoche, die noch keinen Namen trägt, da sie noch andauert. Leibniz' Denken ist zumeist ein Ja, aber gewesen. Ja, Descartes hat recht, wir können die meisten Dinge in der Welt mit Hilfe der Mechanik erklären. Aber ein rein mechanistisches Weltverständnis greift zu kurz. Ausgerechnet der leidenschaftliche und begabte Maschinenbauer Leibniz sieht das Natürliche als jedem Artefakt überlegen. Nicht bei den Modernen wie den Kartesianern Halt machen, sondern über sie hinausgehen, indem man auch auf die Philosophie des Aristoteles zurückgreift. Leibniz' Bestreben, niemals bei einem Denkparadigma stehen zu bleiben, so überzeugend es auch sein mag, es vielmehr stets von einer anderen Perspektive oder Metaebene aus zu hinterfragen und neu zu bewerten, trifft nicht nur die klassische Mechanik von Descartes bis Newton. Vielmehr lässt es sich, allgemeiner gefasst, auch auf Relativitätstheorie, Quantenphysik oder noch kommende Paradigmen der Physik oder anderer Wissenschaften übertragen. Das ist die formale Botschaft der Leibniz'schen Metaphysik, die in heuristischer Hinsicht ebenfalls in einer sich weitgehend postmetaphysisch verstehenden Wissenschaftswelt hochaktuell geblieben ist. Wie immer man auch das Verhältnis von Metaphysik und Moderne sehen mag. Bei Leibniz jedenfalls wird deutlich, dass in der westlichen Moderne von Anfang an Inkonsistenzen und Widersprüche zu beobachten sind. Eine weltweite Vermittlung des Christentums scheint nur noch aussichtsreich, indem man sie vorrangig auf eine natürliche Vernunftreligion reduziert. Universaler Anspruch und Globalisierungsprozesse treten allmählich auseinander, auch wenn Leibniz' Denken noch weit entfernt ist vom imperial-kolonialen Eurozentrismus des 19. Jahrhunderts. Zwar stimmen Wissen und Welt noch überein, gibt es keine Wahrheiten im Plural, sondern nur unendlich viele Sichtweisen auf ein und dieselbe Wahrheit. Doch sind in diesem Weltverständnis bereits erste Haarrisse und Bruchstellen erkennbar. Vor allem treten, insbesondere beim späten Leibniz, radikale Individualität und ihre Verklammerung durch eine gemeinsam geteilte Weltsicht immer mehr in ein Spannungsverhältnis. Indem er trotzdem versucht, beides in Einklang zu bringen, zeigt sich nicht nur eine tiefe Ambivalenz der euroamerikanischen Moderne, sondern zugleich der ihr innewohnende Versuch, solche Spaltungen stets zu überwinden. Noch etwas gibt uns Leibniz an die Hand. Vieles spricht dafür, dass es in der Welt wirklich nichts anderes gibt als ein sich wechselseitiges Spiegeln und Widerspiegeln, Beobachten und Betrachten erster und zweiter Ordnung, außer dem, was dieses Spiegeln und Beobachten möglich macht. Und darauf kommt es an, kommt alles an. Oder ist doch nur alles konstruiert? Die Welt als digitale Rechenmaschine? Leibniz hat das Entwerfen von Möglichkeiten nicht erfunden, er hat es aber in den Status einer systematischen philosophischen Kategorie erhoben und damit auch die Diskussion um virtuelle Welten beeinflusst. Die Simulation von Welten, Modellen und Zukunftsszenarien gehört zum Alltag zahlloser Wissenschaftsdisziplinen. Auch die Vorstellung, wir lebten alle bloß in einer gigantischen Computersimulation, taucht in regelmäßigen Abständen immer wieder auf. Ob in Wissenschaft oder Science Fiction, die Annahme, es könne jemanden geben, ein finsterer Geist, Genius malignus oder ein Vertreter einer technisch fortgeschrittenen posthumanen Spezies, der uns eine hochkomplexe Realität vortäuscht, setzt voraus, dass es eine echte Welt geben muss. Sonst macht es keinen Sinn, von Simulationen zu reden, da man sie nicht von etwas Wirklichem unterscheiden könnte. So wie in Leibniz' Traumfabel Theodorus im Palast der Lose des Lebens viele vorgespielte Welten mit vielen Sextussen erblickte, aber nur eine Welt mit dem tatsächlichen Sextus. Warum gibt es eine Welt und nicht keine? Leibniz' Antwort mag womöglich nicht mehr überzeugen, aber seine Frage schon. Nur wenn die Welt aus kleinsten Informationseinheiten bestünde, so meinen heutzutage viele, ließe sie sich nachbauen. Dafür gibt es bislang keinen Beweis. Das hat sich seit Leibniz' Zeit nicht geändert. Einerseits hoffte er auf die Möglichkeit umfänglicher Weltbeschreibung, andererseits blieb er skeptisch und verwies dabei auf die unendlich vielen unmerklichen Perzeptionen. Für ihn war das letzte Wort dazu noch nicht gesprochen, stand die Antwort in den Sternen bzw. in den submikroskopisch winzigen Dingen. Ohnehin lässt Leibniz sich zu den Entdeckern mikroskopischer Welten zählen. Den Philosophen öffnete er die Augen für das winzig Kleine, betrachtete die Welt noch lieber durch das Mikroskop als durch das Teleskop. Manche werden später behaupten, er habe nie einer Fliege etwas zuleide tun können, weil sie ihm zufolge als göttliche Maschine so kunstvoll gefertigt sei, dass sie alles, was zum Leben erforderlich ist, auf geringstem Raum in sich vereine. Ein Elefant benötige dafür ein Vielfaches an Platz. Trotz seiner Faszination für die unendlichen Weiten des Mikrokosmos verlor Leibniz jedoch niemals aus den Augen, dass auch der instrumentell erweiterte Blick die Begrenztheit der Sinneswahrnehmung nicht überschreiten kann. In allem, was wir tun, spiegelt sich alles wider. So reichen 7 Tage, um zu verstehen, wie Leibniz Leben und Denken zusammenhängen und sich in verschiedenen Phasen wechselseitig prägen. 7 Tage reichen ebenfalls, um zu sehen, dass Leibniz zugleich in der Lage ist, alles um sich herum auszublenden und sich nur auf seine abstrakten Reflexionen zu konzentrieren. Ganz gleich, in welcher Situation er sich befindet. Egal ob im Herbst in Paris, im Winter im Harz, im Frühling in Berlin oder im Sommer in Wien, seine Philosophie lebt gleichermaßen von den Momenten der dialogischen Interaktion mit anderen wie von der radikalen Selbstversenkung. Und genau das drückt sich in seiner Weltauffassung aus. Alles steht in Verbindung miteinander. Im Bewusstsein eines Individuums ist jeder Tag mit jedem anderen durch deutliche Erinnerung, aber auch durch verworrene Eindrücke, die im Unbewussten weiterwirken, verknüpft. Und es gibt, um noch einmal Leibniz zu Wort kommen zu lassen, keinen noch so winzigen Teil der Materie, in dem nicht eine Welt unendlich vieler Geschöpfe vorhanden ist. Und keine noch so unbedeutend scheinende individuelle Substanz, die nicht auf alle übrigen einwirkt und von allen übrigen eine Einwirkung erfährt. Vielleicht ist es dieser Gedanke, der uns in der Gegenwart am meisten mit Leibniz verbindet. Gerade weil er, der Gedanke, in seiner Radikalität uneinholbar scheint, abstrakt und diffus, nicht wirklich beweisbar, aber auch nicht wirklich widerlegbar. Irgendwie lässt er sich aus der modernen Welt nicht vertreiben, wirkt im Verborgenen fort und sorgt dafür, dass sie immer noch ein Stück verzaubert bleibt. Leibniz als erster und letzter Magier der Moderne? Vermutlich hätte er für solche Etiketten wenig übrig gehabt. Für ihn zählte, dass die Komplexität der Welt sich nur in dem Maße auflösen und begreifen lässt, wie die menschlichen Kapazitäten des Kognitiven zunehmen, wobei die Welt wohl nie ganz aus ihrem Erkenntnisdämmern aufzuwachen vermag. Eine Aufmunterung hat er natürlich auch hier parat. Selbst Gott kann, streng genommen, weder die Unendlichkeit kontingenter Wahrheiten in jeder möglichen Welt exakt bestimmen, noch eine Rechnung mit unendlichen Größen oder Zahlenfolgen abschließen, sondern nur durch sein unfehlbares Schauen in einem überblicken. Immerhin ein Trost, der ebenfalls in einer säkularen Welt funktioniert. Wir müssen nicht verstehen, was unendlich kleine Zahlen sind. Es reicht zu wissen, wie man mit ihnen rechnet. Und zum Schluss verlässt der Stift wieder das Papier und lässt alles Mögliche offen. Sie hörten? Die beste aller möglichen Welten. Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit. Von Michael Kempe. Gelesen von Frank Arnold. Ein Hörbuch des Argon Verlags.